Yo ho ho, herzlich willkommen zur zweiten Episode von Wechselzone, den Ausdauersport-Podcast mit Adrian und Lukas. Hallo. Hi. So, bevor wir loslegen, Adi, wie geht's dir denn so? Also im Großen und Ganzen gut. Der vorweihnachtliche Stress ist so gut wie rum. Wir schreiben heute den 23. Dezember, also einen Tag vor Heiligabend. Und alle Geschenke sind eingekauft. Auch sonst alles soweit erledigt. Weihnachten können kommen. Wir freuen uns. Ja, also Weihnachten ist ja eigentlich eine sehr stressige Zeit. Und dann im Training und so kommt es. Schafft man halt nicht immer auch so. Es ist ja auch eine kalte Jahreszeit, wie man so mal sieht. Hast du denn dann auch mal Motivationsprobleme zu laufen oder sonst was zu machen? Wenn es gerade um Thema Laufen geht, dann muss ich ehrlicherweise sagen, ja, ich glaube, so dürfte so ziemlich jeden gehen. Also ja, tippe ich jetzt einfach mal darauf, dass man einfach nicht bei dem momentanen regnerischen, kalten Wetter Lust hat, irgendwie stundenlang draußen zu laufen. So geschehen auch heute. Bin eigentlich nur 10 Kilometer gelaufen, auch relativ locker, aber bis ich draußen war, bis ich tatsächlich hier die Schuhe anhatte und auch der Lauf an sich, war irgendwie nicht schön, aber gut, unterm Strich auch. So eine Einheit muss ab und zu sein und wenn man mit der Einheit fertig ist, dann ist man doch froh, was getan zu haben. Aber im Großen und Ganzen, ja, also man hat um die Weihnachtszeit schon genug anderes um die Ohren. Und von daher bleibt da die Motivation auf der Strecke. Oder? Ja, also ich hatte das jetzt am vergangenen Mittwoch so, da kam ich aus der Arbeit und wollte eigentlich einen längeren Lauf machen, aber die Motivation war sehr, sehr im Keller und ich habe gedacht, ach komm, läufst du 5 Kilometer. So, dann hatte ich glücklicherweise einen guten Podcast gerade angehabt und der hat Spaß gemacht. Und ich, ach komm, läufst du noch ein Stückchen weiter. Und dann ging das immer so weiter und dann, ach, jetzt kannst du auch die Runde fertig laufen. Und dann hatte ich auch meine 10 Kilometer. So kann man sich auch mal. So kann man sich auch motivieren, genau. Das stimmt. Aber wie gesagt, also ich hatte heute auch mal mein Handy dabei und habe auch irgendwie Musik gehört, aber auch selbst das. Also ich habe mich heute sehr schwer getan. Aber wie gesagt, solche Tage kenne ich auch von früher. So ist es. Man muss sich einfach durch diese kalte, dunkle Jahreszeit irgendwie durchkämpfen. Und die Tage werden ja bald wieder etwas länger und man wollen mal hoffen, dass auch das Wetter etwas besser wird. Man kann ja nämlich auch in der Winterzeit auch mal beim besseren Wetter laufen, aber dieses regnerisch kalte, also das ist ja überhaupt nicht meins. Nee. Ja, oder? Also genug gejammert. Ja, würde ich mal sagen. Also ich denke, das geht uns, den meisten von uns so, dass wir nicht große Lust haben, bei dem Wetter zu laufen. Aber okay, dann würde ich mal sagen, wir hatten ja mal ein Thema. Aber da muss ich nur einwerfen. Also das Laufen ist ja so das eine. Ich meine, wir laufen ja nicht nur. Also ich muss ja wirklich auch noch erwähnen, dass gerade das Training auf der Rolle wirklich sehr effektiv ist und ich auch in der Vergangenheit damit mehr als gute Erfahrungen gemacht habe und man kann sich wirklich unter einer Stunde kann man wirklich richtig gutes Training durchziehen also anstatt jetzt bei einem Wetter, ich meine gut, viele sind nur Läufer und wollen das Lauftraining durchziehen, irgendwie das Pensum steigern, die Wochenkilometer steigern, gut, das ist was anderes, aber ich entscheide mich schon oft des Öfteren für die Rolle. Dazu kommt auch noch Krafttraining und Schwimmen, was jetzt allerdings bei mir flach fällt, oder bei uns beiden sogar, weil hier unser Schwimmbad hier im Ort zu hat wegen Renovierungsarbeiten. Da will ich jetzt mal was einwerfen. Ja. Ich habe mich nämlich die Tage darüber so aufgeregt, dass die zugemacht haben vom 12. bis zum 26.12., und welcher Schlaumeier, außer wenn es die Stadt unbedingt machen muss, macht sowas im Winter ein Hallenbad zu? Also da macht man doch die größten Einnahmen. Also naja. Naja, wobei, das kennen wir ja aus der Vergangenheit. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie das in der Jahreszeit machen, beziehungsweise sogar zwischen den Jahren das machen. Das war, kann ich mich erinnern, vor ein paar Jahren schon mal so gewesen. Tja, die Gründe sind mir jetzt auch irgendwie unbegreiflich, aber es ist halt so, deshalb, ja, habe ich da halt, ich persönlich nutze die Zeit halt, um noch etwas mehr Krafttraining zu machen und sehe es positiv. Ja, ich habe auch letztens gehört, dass gerade auch Läufer einen stabilen Rumpf brauchen und Beinmuskulatur. Also Krafttraining ist da ja auch nicht gerade verkehrt. Also das beugt auch viele Verletzungen vor. Das stimmt, ja. Ja, gut. Jetzt wirklich mal genug gemeckert. Ich würde sagen, wir hatten ja ein Thema auch angekündigt in der letzten Episode, wer das gehört hat. Das war unser Jahr 2016. Aber ich glaube, bei uns beiden, wir haben uns ein paar Notizen gemacht, auch haben wir beschlossen, dass wir ein bisschen weiter ausholen müssen, weil viele Sachen auf die vergangenen Jahre so ein bisschen anschließen und ihr uns ja noch nicht so gut kennt. Deswegen würde ich sagen, Adi, fang doch mal Es an. wird aber kurzweilig. Ja, bei mir auch. Wir erzählen jetzt nicht den ganzen Lebenslauf. Also ja, aber wenn ich jetzt so auf das Jahr, auf dieses Jahr zurückblicke, gerade was die Wettkämpfe angeht, dann muss ich tatsächlich etwas ausholen. Und zwar im Jahr 2014 habe ich beschlossen, mich komplett aus dem Ausdauersport zurückzuziehen und habe quasi nur Kraftsport gemacht. Habe in der Zeit, also ich habe mich da beschränkt auf die Grundübungen: Kreuzheben, Kniebeuge, Bankdrücken und Überkopfdrücken mit ein paar Zusatzübungen. Und habe wirklich in dem Jahr gute Erfolge erzielt. Wie man sich aber denken kann, die Ausdauer ging so ziemlich in den Keller. Deshalb im Jahr 2000 war ich eher so darauf bedacht, wieder etwas aufzubauen. Habe dies erstmal mit sehr viel Radfahren getan. Bin wirklich im Frühjahr 2015 mit sehr viel Rad gefahren. Ich meine, sonst, also ich weiß jetzt gar nicht hundertprozentig, aber ich meine, im 2015 habe ich, glaube ich, keinen Wettkampf gemacht, außer der Staffel in Frankfurt. Die ich jetzt so in den letzten Jahren so ziemlich regelmäßig mache von der Arbeit aus. Ja, also das so quasi so als Vorläufer. Deshalb in diesem Jahr, das ist jetzt eigentlich so das erste Jahr seit 2 Jahren, wo ich jetzt regelmäßig an Wettkämpfen teilgenommen habe. Und das große Ziel war im Frühjahr der Rotterdam-Marathon. Da habe ich mir eine Zielzeit von 3:15 vorgenommen. Und ich muss sagen, das Training bis dahin lief sehr gut. Habe einen Vorbereitungswettkampf darauf gemacht. Und zwar war das der 30-Kilometer-Lauf hier in benachbarten Friedberg. Das war der Wintersteinlauf. Ich muss sagen, ich war mehr als positiv überrascht, wie es dort lief. Habe mir das wohl ziemlich gut eingeteilt. War wirklich sehr zufrieden mit dem Wettkampf. Eine Sache muss ich nochmal in dem Zusammenhang erzählen. Und zwar, ich hatte bei dem Wettkampf geht es quasi 15 Kilometer berghoch und dann quasi wieder das Gleiche wieder runter. Ich hatte irgendwie, also ein paar Kilometer irgendwie das Gefühl, dass irgendwie so ein Läufer in meinen Schatten läuft. Das hat sich insofern bestätigt, als ich einfach mal irgendwann nach hinten gerufen habe: Ihr, pass auf, lauf mir nicht in die Hacken. Das Terrain dort ist schon so ziemlich ja, trailmäßig. Also es gibt so einige Trail-Passagen. Und holprige Straßen, nenne ich das mal, so dass ich irgendwie einfach Angst hatte, dass der mir irgendwie in die Hacken läuft und ich mich jetzt da hinlege. Auf jeden Fall sagt er: Nee, nee, hier, ich passe schon auf, aber du läufst genauso das Tempo, was ich mir so vorgenommen habe. Und das motiviert mich gerade mal. Also er hat jetzt nicht gefragt oder. Nein, gar nichts. Er lief einfach mehr hinterher. Ich meine, das ist ja eigentlich bei Wettkämpfen normal, ne? Man läuft ja halt in der Gruppe und so. Aber irgendwann waren wir halt nur noch zu zweit da und das ist mir einfach aufgefallen, dass der jetzt irgendwie ständig, und der lief ja wirklich in meinen Schatten. Also der lief wirklich nah dran. Und ich habe einfach nach hinten gerufen, er soll aufpassen. Und Weil, wie gesagt, die letzten 10 Kilometer definitiv, da geht es wirklich nur bergrunter und da kann man schon ganz gut ballern. Also auf den letzten 2 Kilometern, sage ich mal, hatte ich schon mal starke Probleme. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin eigentlich mehr als im Soll, was meinen Wettkampf angeht. Also versuche ich den Leuten nochmal ein bisschen zu motivieren, zu ziehen. Hab dies auch getan und hab sogar jetzt irgendwie kurz vorm Ziel auf ihn gewartet, weil er wirklich irgendwie da etwas krampfte. Im Ziel angekommen war der mega happy, hat sich mehrmals bedankt, auch irgendwie nach dem Duschen, als wir uns da irgendwie getroffen haben später, hat er sich dann nochmal bedankt. Also, ja, also war schon cool. Also, alles in allem muss ich sagen, Wintersteinlauf, der Wettkampf an sich echt super. Ich bin da schon viermal gestartet, sehr schöner Wettkampf und auch das hat Spaß gemacht, ne, den Kollegen da ins Ziel zu ziehen. Weißt du gerade noch, wann der ungefähr war, in welchem Monat? Das war Ende März, genauer gesagt der 20. März, und war ungefähr 3 Wochen vom Rotterdam-Marathon. Also so quasi so für mich, so der Wettkampf, wo ich sage, okay, ich will jetzt einfach mich einmal testen. Also dann kommt eigentlich schon wieder der Rotterdam-Marathon. Das Training lief wirklich sehr zufriedenstellend. Der Wettkampf in Rotterdam allerdings nicht. Das Wetter war super. Ich habe mich eigentlich gut gefühlt. Allerdings habe ich beim Wettkampf selbst irgendwann bei Kilometer 10, zwischen 10 und 15 gemerkt, ja, oh, das geht ja irgendwie überhaupt nicht. Also jeder kennt das, glaube ich. Man kann die Pace zwar halten, aber man muss sich wirklich quälen dafür und man denkt irgendwie, nee, irgendwie ist das nicht, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an und so ging es mir auch bis Kilometer 22, 23. Dann musste ich mich mal wirklich, dann machte auch komischerweise die Muskulatur langsam zu und da musste ich mich mal wirklich quälen. Irgendwie war ich auch vom Kopf her nicht so richtig bei der Sache, beziehungsweise was heißt nicht bei der Sache? Ich konnte mich einfach an dem Tag nicht so quälen, wie ich das gerne hätte und habe einfach, ja, im Nachhinein muss ich sagen, als Kurzschlussreaktion gedacht, okay, ich steige jetzt auf, ich gebe jetzt auf, ich steige jetzt aus. Das bringt nichts mehr. Und das habe ich auch getan. Ich bin raus, habe mir die Nummer vom Leib gerissen. Und eigentlich in dem nächsten Moment habe ich mir dann wieder gedacht, ey, was hast du denn jetzt gemacht? Hier soll ich wieder zurück? Eigentlich will ich nochmal zu Ende laufen. Also irgendwie DNF, das geht ja gar nicht. Also das habe ich in meine ganze Sportlerkarriere nur ein einziges Mal erlebt. Und das war beim so ein Sprint-Triathlon, wo das Wasser einfach schweinekalt war und ich kein Neo hatte. Und da musste ich raus. Also ich wäre erfroren da drin. Aber ansonsten bin ich immer ins Ziel gekommen und ich bin damit irgendwie nicht klargekommen. Ich muss sagen, das hängt mir auch bis heute so ein bisschen nach, beziehungsweise verfolgt er mich dann wirklich die ganze Saison. Also ich hab diese Entscheidung, in dem Moment habe ich gedacht, okay, jetzt ist richtig, dann bin ich raus und dann wusste ich irgendwie, okay, es war irgendwie doch die falsche Entscheidung. Ich hätte einfach ins Ziel laufen sollen, auch wenn ich vielleicht die angestrebte Zeit nicht erreicht hätte. Ja, das zu meinem ersten Highlight. Also, wie man sieht, verlief er nicht so gut. Aber das Drama ging ja noch weiter. Ich habe mir als Plan ausgedacht, gut, jetzt bist du da 30 gelaufen, aber irgendwie ist es nicht so das Wahre. Und 4 Wochen später fand der Mainz-Marathon statt und habe kurzerhand beschlossen, auch dort zu starten. Lange Rede, gar keinen Sinn. Das gab's noch, das war noch größeres Drama, weil es an dem Tag, glaube ich, schon um 8 Uhr fast 25 Grad waren und ich bin alles andere als hitzebeständig und habe auch irgendwie die Nacht davor schlecht geschlafen, weil es hier meinen Sohn nicht so gut ging und war oft wach und bin da schon nach Kilometer 13 ausgestiegen. Aber das war eine vernünftige Entscheidung. Mir ging es da einfach körperlich nicht gut. Ich habe Kreislaufprobleme gekriegt. Mir wurde so leicht schwindelig. Einerseits wahrscheinlich wegen der Hitze und auch wegen des Schlafmangels. Und war wirklich eine vernünftige Entscheidung, dort auszusteigen. Ja, also das erste Halbjahr eher mau. Außer jetzt der 30er in Friedberg war alles andere nicht so gut verlaufen. Die Jahre davor, wie gesagt, gar kein DNF und dann innerhalb vom halben Jahr schon zwei. Also nach 2 Jahren kein allzu guter Einstieg. Ich würde sagen, erzähl du doch mal von deiner ersten Jahreshälfte, damit es ein bisschen Abwechslung gibt und dann mache ich mal weiter. Genau, kann ich gerne machen, hätte ich sowieso vorgeschlagen. Aber ich wollte dich nochmal fragen, jetzt hast du zweimal DNF, hängt dir das so ein bisschen jetzt immer noch nach oder also? Also der Mainz nicht. Also Mainz war auf jeden Fall eine Vernunftsentscheidung. Da ging es mir einfach schlecht. Und also ich hätte da auf keinen Fall ins Ziel geschafft. Ich wäre da wahrscheinlich irgendwann umgekippt. Also mir ging es vom Kreislauf her nicht so gut. Und Rotterdam, ja. Also Rotterdam, das hätte ich zu Ende laufen sollen. Also ja, manchmal hat man, ich meine, das Training läuft gut, weißt du, und dann der Wettkampf an sich dann wiederum alles andere. Aber ich glaube, auch da muss man sich durchquälen. Und man denkt eigentlich, man hat schon alles gemacht und alles gesehen, aber so ist es nicht. Also selbst nach 20 Jahren macht man da neue Erfahrungen. Und so muss ich auch sagen, war es auch in Rotterdam. Also das, ja, also jetzt mittlerweile habe ich es abgehakt. Ich habe auch irgendwie jetzt nicht vor, nächstes Jahr dort wieder zu starten oder so, obwohl wir zu der Zeit wieder dort sind. Beziehungsweise wir sind in Den Haag zu der Zeit, aber ich habe da jetzt nicht geplant, wieder Rotterdam zu machen. Naja, also das dann mal das erstmal durch. Vielleicht was Spontanes, Ja. wenn es sich mal packt. Gut, ich fange mal an mit meinem, ja, mit meinem Jahr, aber auch ich muss ein bisschen weiter ausholen. Und zwar 2014, also Anfang 2014, hatte ich beschlossen, ich mache mal ein crazy Jahr. Also ich wollte mal ein paar verrückte Sachen machen. Und da habe ich angefangen mit meinem, also das ist etwas, was ich quasi jedes Jahr mache, und das ist der Halbmarathon in Frankfurt. Ach ja, dann habe ich ja glatt vergessen. Ja, warte, warte, Das warte. sind wir ja zusammen gestartet. Das war ja auch. Moment, da komme ich noch drauf, dann hast du deinen Einsatz und dann wirst du merken, was ich meine. Okay, also 2014 bin ich in Frankfurt gestartet. Meine damalige Halbmarathon-Bestzeit war 1 Stunde 45, aber nicht dort. Aber ich wollte dort unbedingt den Rekord also einstellen. Und das Schöne daran ist, die Strecke ist nicht einfach, muss man sagen, aber man läuft also in die Commerzbank Arena von Frankfurt ein, und das, ja, ich mag das, oder ich denke, viele mögen das halt, wenn so richtig coole Einläufer hast, wie jetzt zum Beispiel in Frankfurt in der Festhalle, das ist auch ein Riesenmoment, da einzulaufen. Aber findest du die Strecke, also hast du vorhin gesagt, die Strecke wäre nicht einfach? Also die Strecke ist schon flach. Also die ist schon Ja, wirklich die ist. bestzeitentauglich. Das ist sie schon. Die hat ja zum Schluss hat sie so ein paar leichte Steigungen, aber im Großen und Ganzen ist das schon eine recht, ist das schon eine schnelle Strecke, kann man schon sagen, ja. Okay, dann ist es für mich hart. Ich Okay. weiß nicht, also gerade am Du hast Schluss. ja den Zugspitzlauf gemacht, also wieso ist das für dich hart? Ich weiß nicht, aber gut, zu der damaligen Zeit hatte ich noch nicht, und ich weiß noch, dass da 3 Minuten langsamer war als meine Bestzeit, und gerade am Ende immer diese Autobahn also wo man da über die Autobahn drüber musste, muss man ja auch hoch und so. Und irgendwie Okay, soll also es nicht sein. der Aber liegt dir nicht. na, irgendwie nicht so, aber ich mache den irgendwie trotzdem gerne. Ist irgendwie so eine Hassliebe anscheinend, aber ist okay. Gut, als nächstes hatte ich mich für den Strongman. Aber war das jetzt alles, was du, Da, das war ja 2014, ich will da jetzt nicht unbedingt drauf eingehen. Also Ach, ich wollte jetzt nur okay, mal, das ist ich wollte jetzt nur mal sagen, dass ich, wie du ja schon geteasert hast, gespoilert hast, dass ich den Le de letztes Jahr, also dieses Jahr gelaufen habe und 2014 gelaufen habe, also ich laufe da öfters, sag ich mal so. Gut, dann der Strongman Run auf dem Nürburgring. Ich hatte da mal einen Bericht im Fernsehen gesehen, dachte ich, ey, das ist ja cool, das ist wie damals bei der Bundeswehr so eine Hindernisbahn, nur halt länger und irgendwie cooler. Und da hatte ich mich halt angemeldet, und ja, es war okay. Also es war nicht so, ist schwierig zu beschreiben. Ich sag mal so im Nachhinein, ist, finde ich, nicht so toll wie andere Rennen, aber man muss es vielleicht mal gemacht haben. Es ist halt sehr überfüllt und wenn man sich da nicht auskennt, dann hat man gerade Probleme bei den Hindernissen. Also bei mir war das so, ich hatte mir schon gedacht, und das sind schon, glaube ich, 13.000 Leute da, alle starten sie gleichzeitig, stellt sich mal so weit wie möglich nach vorne, aber andere Leute sind ja auch clever und machen das auch und dann kam ich nicht ganz so weit. Ich war so im ersten Drittel, aber es waren halt auch viele vor mir. Also bei den ersten Hindernissen, wo man klettern muss, standst du halt. Und ich glaube, an den ersten drei, vier Hindernissen hatte ich locker mal 15 Minuten verloren. Gut, mir geht's ja nicht um Zeiten, aber es ist halt auch ein bisschen doof, wenn man da steht und wartet und ja, man hilft ja dann auch anderen hoch, ist ja alles vollkommen okay, aber von der Masse her, die da gleichzeitig startet, das ist einfach zu viel und das hat auch irgendwann auch keinen Spaß mehr gemacht, ständig an den Hindernissen zu warten. Wie gesagt, ich war noch im ersten Drittel. Wenn man so bedenkt, wer hinten alles so steht, da wird's schwierig. Und es sind halt zwei Runden, es sind jeweils 11 Kilometer. Und in der zweiten Runde läuft man halt auch auf die langsam auf und es ist einfach nur noch voll. Muss man sich überlegen, ob man das machen will. Ja, so viel dazu. Hatte ich ja auch erfolgreich dann bestanden. Und mein nächster war dann der Treppenlauf in Frankfurt, den Messeturm hoch. Das sind 62 Stockwerke, 1202 Stufen. Ja, das ist eigentlich eine kurze Angelegenheit. Treppenläufe sind ja eigentlich eher so, ja, ich sag mal, wenn man fit ist, schafft man das in 10 bis 20 Minuten, ja. Ja, wenn man fit ist, schafft man das unter 10 Minuten. Ja, na gut, wenn man richtig fit ist, dann schon. Also ich habe da meinen ersten ohne Erfahrung habe ich in 11 Minuten geschafft. Also es ist schon. Aber es ist, man sollte dabei auch wissen, dass man jetzt gerade bei geschlossenen Räumen und wenn viele Leute da durchlaufen, dann man soll, also auf der Internetseite stand, man sollte vorher viel trinken. Und ja, bei mir war das halt so, als ich oben angekommen bin, ich hatte das irgendwie ja später anscheinend gesehen, als ich oben angekommen bin, hat sich meine Kehle angefühlt, als wäre da jemand mit Schmirgelpapier durchgegangen. Das hat richtig gebrannt. Das war ganz schlimm. Aber die Erfahrung musste man halt sammeln. Und ja, das war cool, also mir gefallen so Treppenläufe. Man hat ja bestimmt schon mal die Bilder gesehen vom Empire State Building, wie die Leute hochlaufen. So kam ich halt drauf. Ich wollte das auch hier mal machen, habe mich ein bisschen erkundigt. Und es gibt einige hier in Deutschland. Ja, und den Frankfurter kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ja, gut. Dann kam mein Highlight und es war der Zugspitzlauf. Und dann habe ich den Base Trail gemacht. Das sind 36 Kilometer. Und ich glaube 2000 Höhenmeter. Ja, so knapp 2000. Und es geht halt aber nicht über die Zugspitze, sondern über die Alpspitze. Und ja, man läuft quasi. Ich bin Um damals. die Zugspitze herum. Ja, wo sind wir nochmal gestartet? Weißt du das? Wo startet man beim Base Trail? Im. Das war in. Ach, jetzt komme ich auch nicht drauf. Das ist doch an der österreichischen Grenze. Ich komme jetzt nicht Gut, auf dann muss das mal den. reichen. Österreichische Grenze muss reichen. Da startet man halt. Es gibt ja noch den 100er, da startet man in Greinau und kommt auch da wieder an. Bei den kleineren wird man woanders hingefahren. Und gut, dann hat man da, startet man da und läuft halt ein Stück, bis irgendwann, so ich glaube nach 10, 15 Kilometern, geht es dann halt bergauf. Und da läuft man dann halt nicht mehr, sondern geht nur noch hoch. Quasi bis man oben an der Alpspitze ist. Das Witzige daran war, wir waren ja hier mit Adrian und seiner Familie waren wir dort und haben einen Ausflug einen Tag davor gemacht und sind halt in der Alpspitze da rumgelaufen. Und dann sind wir auch mit der Gondel wieder runtergefahren, dann kam der Zug nicht, dann sind wir noch zurück nach Greinau gelaufen, das war dann auch nochmal ein paar Kilometer. Ja, also da hatte ich ein bisschen schon was in den Beinen, aber. Ja, schön, dass es für dich witzig war. Ah, Ich wäre da durchgedreht, wenn ich einen Tag vor dem Wettkampf da so viel rumgewandert wäre. Also das ist ja, das ist ja ein bisschen ausgeufert. Das sollte eigentlich ein kurzer Ausflug werden. Also das war dann fast ein Tagesausflug. Also wir waren ja wirklich stundenlang unterwegs. Das ist natürlich ein Tag vom Wettkampf gewesen, war es für dich natürlich alles andere als optimal. Ja, es war okay. Also ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm. Ich mache mir da auch nicht so einen Kopf drüber. Und dann kam der Frankfurter Marathon und das war mein erster Marathon. Ich wollte unter 4 Stunden und da hatte ich auch 3 Stunden 54 habe ich ihn gefinisht. Und auch noch mal dazu eine kleine Anekdote. Der Dirk Schuster, der Trainer von Darmstadt damals, der war 1 Minute langsamer als ich. Hätte ich das mal gewusst, wäre ich stehen geblieben, hätte mal Hallo gesagt, aber leider habe ich das erst hinterher erfahren. Gut, dann fing es nämlich so an, ich hatte das beendet und ich hatte einfach keine Lust mehr. Ich war irgendwie wie ausgebrannt. Ich hatte dann 2015 gar nichts mehr gemacht. Ich hatte nur noch den Treppenlauf damals gemacht mit zwei Kumpels, die wollten das gerne machen. Da habe ich gesagt, ja klar, ich begleite euch. Aber ich hatte so keinen Bock mehr auf irgendwelche Wettkämpfe. Der Adrian wollte mich mehrmals überzeugen, da und da zu starten. Aber ich habe immer gleich abgewunken, habe gesagt, nee, das ist nichts für mich. Gut, dann kam 2016 und er hat gesagt, so, jetzt greifst du wieder an. Habe ich, die Vorbereitung war okay. Und dann dachte ich, naja gut, wenn du schon mal hier wieder anfängst, dann mach auch den Halbmarathon in Frankfurt wieder mit. Und da war eigentlich schon ausverkauft, aber ich habe nochmal zwei Karten oder zwei Startplätze für uns ergattert von einem Pärchen, das leider absagen musste. Was ich auch dazu noch sagen muss, ich fand es ganz cool, weil er wollte eigentlich wirklich nur das Geld, was er bezahlt hat, raushaben. Und ja, dementsprechend war das super für uns. Dann sind wir gestartet. Adi wollte, weißt du noch, was du laufen wolltest? Es hätte für mich einfach ein Trainingswettkampf werden sollen. Ich glaube nicht, dass ich mir da eine spezielle Zeit vorgenommen habe. Ich wollte mich einfach mal testen, wollte einfach mal irgendwie anlaufen. Ich weiß es nicht. Ja, gut. Unter 34er Schnitt oder so. Aber wie gesagt, das war jetzt für mich jetzt kein wichtiger Wettkampf, es war eher ein Trainingslauf. Naja gut, okay, also ich wollte auf jeden Fall dieses Jahr, habe ich gesagt, schaffe ich es mit dir. Die Vorbereitung war gut, ich verbessere meinen Rekord. So, dann irgendwie lief es mal wieder nicht ganz so gut. Also bis 10 Kilometer läuft es immer ganz gut, aber danach irgendwie fällt es immer bei mir ab und na gut, dann ich habe die Kilometer noch mit Ach und Krach rumgebracht und dann läuft man halt quasi eine komplette Runde um das Stadion rum und so bei der Hälfte des Stadions auf einmal steht der Adi da bei mir. So, dein Einsatz. Warum standst du denn da auf einmal? Weil ich dich, wie schon den Kollegen in Friedberg auch, zu einer guten Zeit beziehungsweise zu einer Bestzeit ziehen wollte. Man sieht sich ja in Frankfurt, so ich glaube zwischen Kilometer 13 und 16 läuft man eine Schleife hoch und runter. Im Stadtwald ist das, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall habe ich dich da gesehen und habe gemerkt, dass du gar nicht so weit von mir entfernt bist. Und da kam mir einfach die Idee, okay, jetzt wartest du mal und ziehst den nochmal ins Ziel. Er hat ja vorgehabt, irgendwie seine Bestzeit zu unterbieten. Und ja, gesagt, getan. Ja, gut. Dann stand er da halt und ohne Witz, er hat mich quasi durchs Ziel gedrückt. Der hat immer weiter, jetzt lauf, jetzt gib Gas und so. Es war sehr, sehr anstrengend, aber es hat geholfen. Also ich habe meine Bestzeit um 3 Minuten verbessert auf 1,42. Das muss reichen. Ich suche mir jetzt mal einen anderen Halbmarathon. Vielleicht liegt mir das mehr. Ja, und das war der Halbmarathon. Danach hatte ich mich nach anderen Wettkämpfen umgesehen und ich hatte immer den Spartan Race auf dem Schirm. Im Spartan Race gibt es halt ein Rennen, das heißt Beast. Erzähl mal bitte ganz kurz für den einen oder anderen Zuschauer, was überhaupt ein Spartan Race ist. Ja, ein Spartan Race ist so viel wie ein Strongman und das sind Hindernisläufe. Das sind Läufe, da gibt es bestimmte Abschnitte, wo es halt Hindernisse gibt, die man zu überwinden hat. Oft alleine, aber bei manchen muss man sich einfach auch helfen lassen. Also das ist dann schon so gemeinschaftsmäßig. Ja, das ist quasi so ein Hindernis-Matschlauf. Wer da so mal Lust hat, sich ein bisschen dreckig zu machen, das ist, also eine Hindernisbahn wie beim Bund quasi wirklich. Ja, also dann hatte ich mich halt da angemeldet und habe mich dann richtig darauf vorbereitet. Wo hast du dich angemeldet? Beim Spartan Race in Oberndorf, das ist in Österreich. Das liegt daran, Österreich ist natürlich eine schöne Gegend, natürlich. Man kann da auch schön Urlaub machen, aber es gibt in Deutschland kein Beast. Es gibt nur Sprint und Super. Zu den einzelnen Wettkämpfen komme ich gleich noch. In der Vorbereitung lief es super. Ich setze da mehr, muss ich sagen, auf Ausdauer als auf Kraft. Kraft ist sehr wichtig auch, aber Ausdauer braucht man auch mehr, denke ich. Und ich bin eigentlich ganz gut damit gefahren, dass, ich will jetzt hier nicht über andere Läufer lästern oder sowas, aber wenn man halt die Leute sieht, die so ein bisschen bisschen kräftiger, also ein bisschen muskulöser gebaut sind, die hatten dann oft auch nach einigen Kilometern, also mehreren Kilometern mit Hindernissen, haben sie dann halt auch Probleme bekommen. Das habe ich dann halt gemerkt. Und man hilft sich dann natürlich auch, aber das hat mir wohl ein bisschen recht gegeben, dass Ausdauer schon der wichtigere Teil ist. Ja, die Kraftausdauer. Ja, Kraftausdauer. Also ich habe vielleicht so den richtigen Mittelweg damals gefunden. Ja, aber das ist auch so ein bisschen das Problem vom Spartan Race allgemein. Es wird halt ein bisschen so, wie soll ich sagen, geheim gehalten, was jetzt die Hindernisse sind und so. Aber es gibt halt da auch ein bisschen Probleme, weil, und jetzt komme ich mal zu den einzelnen Disziplinen. Ich wollte unbedingt ein Trifecta machen. Das heißt, man macht in einem Jahr den Sprint, der ist 5 Kilometer plus, also der kann auch länger sein als 5 Kilometer, und 15 Hindernisse plus. Der Super hat 13 Kilometer plus, also der 5 Kilometer muss bei 12 spätestens aufhören, und 20 Hindernissen. Und der Beast hat 20 Kilometer plus und 25 Hindernisse plus natürlich auch. Und das Problem ist, gerade diese Strecken, die Länge der Strecke wird einfach nicht kommuniziert. Beim Spartan gibt es halt Blöcke. Das ist anders wie beim Strongman. Ich glaube, in den Blöcken gibt es 150 bis 200 Leute starten da. Und zu der Zeit, wo ich mich angemeldet habe, konnte ich nicht die ganz frühen Blöcke nehmen. Also ich musste man startet als erstes den Beast, den macht man als erstes. Da gab es nur einen Block um 11 Uhr, das war der früheste, da habe ich den genommen. Und danach, direkt danach, macht man den Fünfer. Ich habe gedacht, okay, ich habe ja ungefähr einen Zugspitz gemacht und so. Ich habe schon gehört, da sind ein paar Höhenmeter. Da gehe ich mal davon aus, dass man so 4, 5 Stunden bräuchte man schon. Ich habe es mal so gerechnet, dachte ich. Habe ich dann einen Block beim Fünfer um 15.15 Uhr gefunden. Dachte ich, ja, das wird schon genug Zeit sein, um vielleicht sich ja noch mal ein bisschen auszuruhen zwischen den Läufen. Ja, und der Super war dann halt am nächsten Tag und da gab es noch ganz viele Blöcke. Da habe ich mich dann direkt morgens angemeldet, damit ich das auch hinter mir habe. Okay, also um das jetzt nochmal zusammenzufassen. Der Trifecta, den du gemacht hast, also normalerweise ist ein Trifecta, du brauchst innerhalb von einem Jahr, brauchst du diese drei Wettkämpfe. Genau. Ja, Sprint, Super, Beast. Genau. Ein Jahr. Du hast das an einem Wochenende durchgezogen. Ja, genau. Genau, das ist nämlich der Punkt bei der ganzen Geschichte. Der Beast war am gleichen Tag wie der Sprint. Genau. Ne? Und genau. Dann hattest du mal ein paar Stunden zum Schlafen und dann am nächsten Morgen ging es weiter mit dem Super. Genau. Und das, ja, es wird halt vom Veranstalter, sag ich mal, angeboten, da er ja alle drei Wettkämpfe hat, kann man die auch halt dann zusammen machen, wer da halt ganz mutig ist. Dazu muss ich sagen, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, es waren ungefähr 320 Teilnehmer, die Trifecta gemacht haben. Wie viel jetzt insgesamt da gestartet ist, bin ich mir nicht sicher. Ich gehe mal von einer Zahl von 8.000 bis 10.000 an dem gesamten Wochenende aus. Ich habe sowas noch im Kopf, dass da, das wurde mal durchgesagt da. War's soweit zu den Fakten. Weißt du, wie viele den Trifecta gefinisht haben? Ja, dazu komme ich gleich. Das wollen wir nicht wegnehmen. Ich will jetzt mal ein bisschen aufs Rennen eingehen. Ich gehe mehr auf den Beast ein, weil die anderen sind auf der gleichen Strecke, sage ich mal. Also beim Beast, Moment. beim Beast startet man halt, also ich musste halt um 11 starten, da waren schon einige los und so. Das ist halt auch ein kleines Problem, dass halt manche Sachen dann ein bisschen ausgetretener sind und so. Und man startet und läuft dann halt auf einen Steinbruch zu. Und da sind dann schon quasi nach dem ersten Kilometer die ersten Hindernisse. Das sind einfach nur Wände quasi, wo du drüber klettern musst oder drunter durch oder mittendurch. Da gibt es halt auch manchmal so Löcher. Und dann ging es weiter und dann kam auch schon das erste Schwimmhindernis, was um 11 Uhr halt schon sehr, sehr kalt da ist. Das war einfach so ein Wasserloch da. Keine Ahnung, ob das so gemacht worden ist oder ob es da so ist. Ja, und dann dann läuft man quasi so Richtung raus wieder von dem Steinbruch. Da geht's relativ steil hoch dann. Und da gibt's halt noch so ein Hindernis, das ist einfach ein Reifen, der beschwert ist und den muss man hochziehen und wieder ganz langsam runter. Und manche haben den fallen lassen. So, jetzt komme ich zur nächsten kniffligen Sache. Und zwar, wenn man gegen die Regel verstößt, zum Beispiel fallen lassen oder es nicht schafft, den hochzuhieven, muss man 15 Burpees machen. Was ist ein Burpee? Jetzt bin ich überhaupt die Erklärung. Ich wollte dich eigentlich gerade fragen, aber gut. Jetzt muss ich es machen. Also ein Burpee ist quasi ein Liegestütz. Dann steht man auf, macht einen Sprung und geht wieder in den Liegestütz. Und das wäre dann halt ein Burpee. Richtig? Richtig. Gut. Ich hoffe, das war verständlich. Ja, gut. Dann läuft man halt aus dem Steinbruch raus und läuft so einen Berg hoch. Und dann kommt man eigentlich zu eins der cooleren Sachen. Man wirft mit dem Speer auf ein, auf ein Männchen, sag ich mal. Und bei mir war das so, er hat gesteckt und ist der Stiel ist quasi nach unten geknickt. Aber der Typ hat gesagt, ja, ist okay. Gut, dann war ich froh, weil da hingen schon sehr, sehr viele, die Burpees machen mussten. Und wenn man 15 Burpees macht und bei mehreren Hindernissen versagt, dann hat man schon einige in sich. Also ihr könnt es ja gerne mal versuchen, mal 15 Burpees zu machen. Und also man kommt da, glaube ich, nicht drum herum. Nee, auf keinen Fall. Also du schaffst da jetzt nicht alle Hindernisse jetzt einwandfrei. Das geht, glaube ich, gar nicht. Ne? Also, nee, also man irgendwie hinzufallen oder irgendwas fallen zu lassen oder irgendwas, ja gut, also, das Fallen lassen, das ist dann halt eher so... Ja, war jetzt nicht so schlimm, aber gut, andere haben es so gemacht. Egal, auf jeden Fall, man muss quasi irgendwann Burpees machen. Das ist einfach so ein, man schafft es eigentlich nicht, komplett durchzukommen. Außer man ist, ich habe mir das aufgeschrieben, Robert Killian, der das alle drei gewonnen hat. Also der Typ, der startet immer bei den Spartans und der ist, ja, so wie, sag ich mal, der Jan Frodeno oder so, der Hindernisszene, der... hat das gut gerockt da. Ja, und dann lief man quasi wieder von dem Berg runter, aber quasi da, wo man eigentlich angefangen hat, nur ein paar Kilometer weiter weg. Und dann lief man, mir fällt gerade ein, ich habe ein bisschen zu schnell angefangen. Und zwar muss ich dazu sagen, Oberndorf liegt bei Kitzbühel. Und bei Kitzbühel ist halt das Kitzbüheler Horn. Und da läuft man hoch. Man läuft quasi wirklich von ganz unten hoch zum Kitzbüheler Horn. Und ich wollte eigentlich noch erzählen, so schließt sich nämlich auch wieder der Kreis, dass ich war ja mit meiner Freundin da und wir wollten auch mal so ein bisschen wandern gehen. Dann sind wir nämlich auch übers Kitzbüheler Horn drüber gewandert. Und wir haben uns natürlich wieder eine Strecke ausgesucht, hinterher, die 4 Stunden ging. Und Tradition muss fortgeführt werden. Genau, es hat auch geholfen. Und als wir wieder unten angekommen sind bei dieser Gondelbahn, habe ich gesehen, guck mal, hier liegen überall sind hier so Spieße, wo Spaten, ja, so Spatenband war da dran. Man läuft doch jetzt hier nicht hoch, oder? Gut, wir haben dann einfach mal gedacht, ach, es geht ja bergunter, also gehen wir mal so ein bisschen die Strecke ab, so mal gucken, wo sie wirklich langläuft und haben uns das mal ein bisschen angeguckt und es war wirklich, dass man von ganz unten über das Kitzbüheler Horn drüber muss. Also nicht ganz hoch, aber zur Gondelbahn. Dann ab da muss man halt wieder runter. Es muss sich ja lohnen. Ne? Also wenn das in der Gegend stattfindet, dann nimmt man auch den Kitzbühler Horn mit. Das so, ich hatte ja dann schon Erfahrungen mit dem Zugspitz gemacht. Also hatte ich ungefähr auch so ein bisschen Ahnung, was jetzt auf mich zukommt. Und ja, wenn man dann quasi unten wieder ist, in der Nähe vom Startbereich, läuft man ja so am Straßenrand entlang so ein bisschen und dann läuft man unter so einer Unterführung, also unter so einem Wasserloch quasi, das unter der Straße durch so ein Rohr läuft man durch und dann läuft man halt quasi immer in diesem Wassertempel da quasi, Tümpel rum und dann irgendwann kommt man zu dem Fluss, der da ist. Da muss man den Fluss überqueren und dann geht man immer in diesen Kanal, der von oben von dem Berg hochkommt, geht man immer weiter hoch, bis man irgendwann zu einer Stelle kommt, wo es dann quasi nochmal, da muss man hochklettern, da klettert man dann drüber und dann kommt man zu einem richtigen Berg und da geht es dann richtig steil hoch, da ist auch nichts mehr mit Laufen. Ja, und da sind immer wieder halt auch Hindernisse. Ja, um das jetzt nicht allzu lang hier zu erzählen, es war sehr hart. Irgendwann war ich auch oben. Ich musste dann auch schon einige Burpees machen. Ich hatte beim zweiten Speerwerfen leider versagt. Es gibt dann halt auch andere. Da ist zum Beispiel so eine schräge Wand, die ist so im 45-Grad-Winkel und man muss sie quasi verkehrt rum. Also man klettert quasi in der Schräge hoch und dann auf der anderen Seite kann man sich runterrutschen lassen. Und das ja, war nicht ganz einfach. Einer neben mir, der ist sogar einfach abgestürzt. Der hing da an der Kante und wollte hoch und ist einfach nur auf den Rücken geknallt. Das sah sehr schmerzhaft aus. Ja, solche Hindernisse sind dann da oben nochmal. Und dann oben angekommen, läuft man halt wieder runter und so das erste Hindernis war so wie so eine Affenschaukel. Es war so fünf Seile, die runterhingen. Man musste sich quasi von einem Seil zum anderen hangeln und dann muss man so eine Klingel betätigen. Und das hatte ich glücklicherweise gerade noch geschafft. Und es war halt auch nicht mehr so ganz einfach. So, das nächste Hindernis war dann so eine Riesenwand. Das war die größte Wand überhaupt bis dahin. Und da saß so ein Typ und ich habe den gefragt, ob er mir helfen könnte, ob er mir eine Räuberleiter macht. Ich helfe ihm dann auch, sage ich zu ihm. Und er sagt, nee, ich habe einen Krampf, ich kann mich nicht bewegen. Und ich sage, okay. Und dann habe ich mich umgeguckt und es kam weit und breit einfach kein anderer Teilnehmer. Gut, dann habe ich es halt selber versucht. Und da stehen halt auch immer Helfer und also Ordner und die gucken dann, ob du es geschafft hast oder nicht. Und wenn nicht geschafft hast, musst du dann halt deine 15 Burpees machen. Und du hast halt auch immer nur einen Versuch. Und ich habe es dann glücklicherweise geschafft, irgendwie. Ich weiß auch gar nicht mehr wie, aber gut, ich habe es geschafft. Ja, und dann ging es halt immer weiter runter den Berg. Und dann kamen wir zu dem Schwierigsten, was ich überhaupt gemacht habe. Man hat einen Sandsack bekommen. Den musste man einen Berg hoch schleppen, also eine Bergrunde war das. War jetzt nicht groß, aber es ging richtig steil hoch. Es waren locker 10%, wenn nicht sogar noch mehr. Und es war einfach schon eine Schlange da. Die Leute saßen an der Seite oder haben gewartet, bis sie weiter konnten. Und irgendwann wird das Gewicht dann so schwer, da setzt man sich dann halt freiwillig hin. Und da habe ich auch, glaube ich, am längsten gebraucht. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde für diese Runde gebraucht. Ja, auf der anderen Seite runter, also runter, es war auch nicht einfach, weil die ganzen Leute es schon so matschig getreten haben. Da rutscht man dann auch ganz schnell mal weg. Und mit den 2 Kilo da hoch, das war schon nicht ohne. Und gut, und dann ging es halt weiter. Und zwar kam man dann auch zu so einer Kette, also da kriegt man so eine Kette, also richtig dicke Eisenkette, die kriegt man dann und das legt man sich halt auf den Rücken und macht dann auch so eine Runde nochmal. Die war jetzt zwar nicht so schwer, aber das. Irgendwann ist man dann halt auch richtig alle. Ja, und gut, dann ging es halt auch mal weiter runter, wieder ein paar Hindernisse und so. Und das Highlight ist dann quasi am Ende. Das ist dann halt auch für alle Disziplinen, Sprint, Super und Beast gleich. Man kommt zu so einem Areal, das ist ungefähr 300 Meter lang. Da gibt es dann halt ein Seil, das muss man hochklettern. Dann gibt es dann halt auch so Affenklammern quasi. Da muss man über so schwer zu erklären. Man muss ja auch so rüberschaukeln und es sind verschiedene Griffe, wo man sich festhalten muss. Ja, und dann wird es richtig matschig. Dann gibt es dann halt so ein Stacheldraht, da muss man durch und da unten, da wird halt also Wasser hin gespritzt, dass es aber schön matschig ist und dann rutscht man so eine Rutsche runter in so einen Matschtümpel. Ja, und ja, irgendwann war ich dann halt auch da. Ich hatte nur das Problem, man kann das schlecht trainieren, so Seil hoch und so. Und ich bin dann irgendwann, ich habe es dann mit den Handschuhen versucht, das war ein kompletter Fehler. Ja, bin abgerutscht und das war's dann, 15 Burpees. Dann habe ich da meine Freundin gesehen, die hat mich mehrmals auf der Strecke, also habe ich sie getroffen und irgendwann auf dem Berg hoch hat sie mir gesagt, dass sie sich doch für den Fünfer angemeldet hat, für den Sprint. Sie war am Überlegen und sie musste sich entscheiden irgendwann, hat die Dame dann zu ihr gesagt, ja, sie müssen sich bis dahin entscheiden. Da hat sie gesagt, ja, sie macht mit. Und ich, okay, alles klar, das wird ja lustig. weil es war, auch der Anfang war schon nicht einfach. Und dann sind wir, dann unten bei den Seilen bin ich zu ihr gegangen, habe mal eine kurze Pause, Verschnaufspause gemacht und sage ich, weißt du, wie spät es ist? Und sagte sie, um 3 Uhr. Und ich, was, 3 Uhr? Und in Viertelstunde habe ich meinen Start für den Fünfer, du musst das verschieben. Und sie ging dann zu der Frau an der Anmeldung. Das ist das Problem. Dazu muss ich auch noch sagen, man muss quasi eine Zeit angeben. Das geht gar nicht ohne. Ja, du kannst zwar verschieben den Startblock, aber du musst irgendwas angeben, weil die wissen müssen, wann dein Chip quasi in diesem Block ist. Das ist aber ein Problem, weil dieser Beast wird halt nicht richtig kommuniziert, wie lang der ist. Und viele mussten aufgeben, weil sie später gestartet sind und der letzte Start, das war nämlich mein Problem, war um 15.30 Uhr. Also sie konnten es um eine Viertelstunde verschieben und ich hatte, es war dann irgendwann glaube ich 10 nach, dann kamen sie wieder. Ich hatte dann das nächste Hindernis schon geschafft und dann hat sie zu mir gesagt, es geht nur noch bis 15.30 Uhr, dann ist letzter Start, bis dahin musst du drin, müssen wir also in dem Block sein, ansonsten sind wir disqualifiziert. Und ich, was? Das kann jetzt nicht sein. Ich habe jetzt nur 300 Meter hier vor mir und das sind die schwersten Hindernisse oder eine der schwersten. Ja gut, dann habe ich mir richtig Gas gegeben und habe das ganze Ding in einer Viertelstunde hinter mich gebracht. Das Coole am Spartan ist halt auch, man springt am Ende über so ein Feuer, so wie so ein Lagerfeuer, da muss man drüber springen, da kriegt man coole Fotos auch. Ja, ich an dem Typen vorbei, habe mir meine Medaille geschnappt und mein Finisher-T-Shirt und hatte noch 5 Minuten, bis ich in dem Block sein muss. Und da, was mache ich jetzt mit dem Finisher-T-Shirt? Ne? Bin ich zu der Frau zurück, sage ich, hier meine Medaille, bitte heben, halten Sie sich, legen Sie die mal bitte weg. Ich habe hier gleich einen Start um 5, also den 5er, ich muss wieder los. Ja, ja, ist okay, kommen Sie bitte zu mir. Ne? Alles klar. Ich rüber und sehe schon, wie die anderen loslaufen da hinten. Man musste auch erst über so eine Wand springen und ich will schon rüberspringen und da sagt der Typ, nee, ist zu spät. Und ich, was? Nein, das kann nicht sein. Und er, ja, es ist noch, ein Start ist noch. Ja, okay, das war dann nicht der Start, es war halt, die haben den letzten Start, den Start davor haben so ein bisschen verschoben. Also im Großen und Ganzen keine einwandfrei, sag ich mal, gelungene Organisation. Gut, kein Wunder bei so vielen Startern und den ganzen Beasts und Super-Wettkämpfen kann ich mir schon vorstellen, dass das alles andere ist als einfach, das alles irgendwie zu koordinieren. Aber jedoch für dich natürlich mega hart. Denn wie lange hast du jetzt für den Beast gebraucht? Für den Beast hatte ich 5 Stunden 30 ungefähr. 5:30, dann hattest du mal ein paar Minütchen quasi Pause und dann ging es halt direkt weiter auf jetzt die Sprintdistanz. Also schon, schon recht ordentlich, was du da abgerobbt hast an dem Wochenende. Ja, also dazu muss ich sagen, ich habe mich dann hingesetzt, ich wollte mich einfach mal nur ganz kurz ausruhen, ich musste ja noch den Chip am Schuh befestigen und dann kam auch so ein Ordner zu mir an und sagte, alles klar bei dir? Ich sag, ja, wenn du starten willst, musst du jetzt rein. Und ich, alles klar, bin dann rein und habe mich dann da hingesetzt auch. Da wird halt so ein Entertainment-Warmprogramm für alle gemacht. Das habe ich ja vorher schon ein bisschen mitgemacht. Da habe ich gedacht, nee, ich ruhe mich jetzt erstmal aus. Meine Freundin, wie gesagt, war auch dabei. Das war für sie eine ganz neue Erfahrung. Ich habe zu ihr gesagt, ich weiß, du willst hier bestimmt eine Bestzeit laufen, was sarkastisch gemeint ist, aber ich werde da wahrscheinlich durchgehen. Also ich will nur starten und das hinter mich bringen. Der Beast, der war einfach so hart und so lang und man war schon die ganze Zeit unterwegs und man muss quasi direkt durchlaufen. Da war gerade in der Phase war es auch ein bisschen im Tief bei mir. Und dann war halt der Start, man musste halt quasi selber wieder machen. Man lief durch dieses Kiesfeld und wieder hoch zum Speerwerfen, Steinbruch meinte ich natürlich, dann wieder hoch zum Speerwerfen, dann wieder runter, dann lief man in so einem Kanal rum. Und irgendwann teilte sich dann der Weg, dann stand der Sprint und man ist dann quasi in den Kanal weitergelaufen die ganze Zeit. Und ja, dann kam man quasi schon wieder zurück. Also es war jetzt gar nichts Hartes. Also wer an solchen Sachen mal Interesse hat, mal sowas zu machen, es aber noch nie gemacht hat, macht den Sprint beim Spartan Race, das ist okay, das wird jeder schaffen. Da gibt's genug Leute. Ich habe meiner Freundin immer geholfen bei den Wandhindernissen, also auch nicht nur ihr, auch anderen, und andere haben mir geholfen, weil ich war auch schon so alle, ich kam gar nicht mehr hoch. Ich hatte halt auch ein bisschen Angst vor Krämpfen, weil das gab zwei, also einen See oben gab's auch nochmal, die waren richtig kalt, da hatte ich gedacht, nicht, dass ich da Krämpfe kriege oder so. Aber alles gut gegangen. Ja, und dann musste man halt auch wieder die Seile hoch und diese Affenklammern da rüber. Und das war's zum Sprint. Hat Also man muss ja auch sagen, ich meine, wer sich das jetzt nochmal, wer es noch nicht kennt und sich das Ganze mal zu Gemüte führen will, es gibt genug Videos bei YouTube, gerade auch von Obendorf, gibt es wirklich ein paar spektakuläre Filmchen dazu. Der Teamgedanke wird da sehr groß geschrieben. Ne? Also das ist ja schon so, man kann da, glaube ich, sogar als Team starten. Gell? Also da gibt es, glaube ich, sogar einen Teamwettbewerb. Ja, so wie ja, ich weiß. Da gibt's da, ja. Genau, aber auch für die Einzelstarter. Der eine hilft den anderen und ja, also der klar, man will ja, das allererste Ziel ist, ins Ziel zu kommen. Ja, auf jeden Fall. Also Zeiten braucht ihr euch Zeiten, gar nicht vornehmen. Die das, Zeiten spielen da keine Rolle. Das kann man erstmal, kann man das gar nicht absehen, weil jeder Spartan ist anders und auch der davor war anders. Man ist erst hochgelaufen und dann durch einen Steinbruch. Man legt quasi jedes Jahr die Strecke neu fest. Genau. Und man kriegt ja auch nur einen Bruchteil davon mit, beziehungsweise es wird nur ein Bruchteil davon irgendwie veröffentlicht, was da jetzt überhaupt an Behindernissen das wird, da wird veröffentlicht, aber spät. Okay, aber spät. Man weiß auch nicht, wo die dann quasi sind. Ich glaube, ich meine, ich habe ja jetzt kein Hindernislauf gemacht, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Grundgedanke dabei, dass man auf alles vorbereitet werden muss, beziehungsweise sich vorbereiten muss. Ja, also es gibt da auch, auf der Seite von denen gibt es auch Trainingsvideos. Ja, also, wobei das auch sehr allgemein gehalten wird. Dort hast du ja so die grundsätzlichen Dinge, die man da halt kennen sollte, wie jetzt zum Beispiel einen Speer werfen oder jetzt irgendwie über diese Monkey-Ringe drüber oder was weiß ich, irgendwelche Hindernisse. Aber das ist halt sehr, sehr allgemein gehalten, finde ich. Es kann in dem Wettkampf vorkommen, muss nicht. Ja, also ich meine, das finde ich auch ganz cool an der ganzen Geschichte. Man muss halt auf alles vorbereitet sein, was da jetzt ja, so drankommen kann. Wer jetzt in der Szene drin ist, klar, also ich glaube, mit der Zeit hast du so ziemlich alles gesehen. Es kann ja sein, dass vom Jahr zu Jahr mal ein Hindernis oder ein neues Hindernis dazukommt. Aber ja, es gibt ja auch wirklich Spezies, die da schon richtig länger dabei sind und schon einiges gesehen haben. Also für die Neulinge, man sollte ja einfach just for fun, wenn jemand da Bock drauf hat, ist das, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch in Deutschland welche, wie gesagt, kein Biest, warum auch immer. Aber es gibt den Super und es gibt Sprints. In München gibt's, in Berlin wird nächstes Jahr ist neuer. Neuer. Ja. Da bin ich eigentlich sehr heiß drauf. Ja, also wie ihr schon hört, ich werde auf jeden Fall wieder einen machen. Also die Lust daran ist auf jeden Fall nicht vergangen. Ja, also zum Super muss ich nicht mehr viel sagen. Es war wie immer dasselbe. Das ist vielleicht etwas, was echt krass ist, weil man halt immer wieder dasselbe machen muss. Das ist also halt, der Muskelkater war ja schon gewaltig da. Ja, auch die blauen Flecke. Ich hatte überall, auch hier an den Armen und so, man muss sich ja quasi mit dem Oberarm abstützen. Es war ein riesen Blutfleck auf meinem Oberarm, das ist schon krass gewesen, hast du ja auch gesehen. Ja, und muss ich eigentlich viel zu sagen. Man musste den Berg hoch wieder, aber nicht ganz, nur bis zur Hälfte, sage ich jetzt mal. Und dann lief man wieder runter, da war auch das mit den Säcken nicht mehr. Da habe ich auch oben noch in Ordnung, kommt das noch mit den Säcken? Und nur noch das mit den Ketten. Sag ich, okay, das geht. Und dann, ja, dann von da aus kennt man das ja wieder. Ja, und das habe ich dann auch überstanden, sage ich jetzt mal, in einer guten Zeit. Ich habe auch alles geschafft. Ich musste einmal musste ich Burpees machen. Das lag auch ein bisschen an meinen Schuhen, weil ich hatte die Salomon Speed Cross genommen. Das sind ja so richtige Trail-Schuhe. Also für hochalpine Schuhe. Hochalpine Schuhe. Also die haben halt so richtig Nocken, sag ich jetzt mal. Aber unten ist halt gar kein Profil. Und man musste über so ganz kleine Holzstämme drüber. Und ich bin da jedes Mal weggerutscht und habe mich da auch einmal richtig böse hingelegt. Ja, das war das einzige Mal, wo ich beim Super Burpees machen musste. Die anderen, die ich bei diesen 300 Metern jedes Mal Seil hoch, das habe ich geschafft. Mit den Monkey Bars habe ich auch geschafft und da war ich auch sehr stolz drauf. Also der Super war also super. Ja, jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet und lange und ich würde mal sagen, der Adi schließt jetzt mal seine Saison ab. Ja, ich schließe mal meine Saison ab. Wir waren ja beim Mainz-Marathon stehen geblieben. Der fand ja dieses Jahr am 22.05. Statt. Ja, nach der Frühjahrspleite habe ich erstmal beschlossen, gar keine Wettkämpfe zu machen. Ich hatte schon auch früh mich für den Vulkantrail, für den ersten Vulkantrail hier in der Nähe in Schotten angemeldet. Ein neuer Wettkampf, den ich unbedingt machen wollte, weil ich dort des Öfteren auch laufe und sehr gerne laufe, und das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Das Ganze in Schotten, das fand Ende September statt. Ich habe einfach beschlossen, von diesen Leistungsgedanken etwas wieder wegzukommen und einfach just for fun zu trainieren. Bin nach den beiden Marathons bin ich erstmal eine Zeit lang relativ viel wieder Rennrad bzw. Mountainbike gefahren. Es war ja schon, ja, es waren schon sehr sommerliche Temperaturen. Also das habe ich halt genutzt, um gut Kilometer zu machen auf dem Bike. Und habe dann irgendwann angefangen, an meinen freien Tagen meinen Rucksack zu packen und bin da einfach entweder hier wie gesagt, zum Horoskop gefahren oder nach Taunus zum Feldberg oder zum Altkönig oder hier zum Hausberg. Alles so Gegenden, entweder Vogelsberg oder Taunus hier in Hessen, die auch einiges an Höhenmetern zu bieten haben. Und da habe ich mich einfach ausgetobt. Da bin ich einfach, wie gesagt, morgens Rucksack gepackt, bin ins Auto und bin da für 2, 3 Stunden einfach laufen gegangen. Einfach der Nase lang, beziehungsweise hier und da habe ich mir auch eine Strecke irgendwie zurechtgelegt auf mein. Ja, ich war einmal mit, da hat er gesagt, ich habe eine tolle Strecke, ich habe die mir auf mein Handy geladen und wir haben uns Aber auf die, probiert. auf die Uhr, auf die Uhr. Entschuldigung, auf Ja, die Uhr. also ich habe ja die Polar V800 und ja, man muss sich schon darauf verlassen. Also entweder man legt sich eine Strecke zusammen, das ist dann sicherer. In dem Fall, wo wir zusammengelaufen sind, habe ich eine Strecke übernommen von jemand, der schon die gelaufen ist. Und leider sind wir in der Sackgasse gelaufen. Aber so dermaßen in der Sackgasse. Ja, dass wir querfeldein laufen mussten später. Ja. Also ja, man kann auch sagen, richtig, richtig schön trailmäßig. War gut für ein Biest. Genau. Ja, auf jeden Fall habe ich so ziemlich den ganzen späten oder Frühsommer verbracht. Einfach nach Lust und Laune gelaufen, auch mal Fahrrad gefahren. Schwimmen bin ich eher selten gewesen. Diese Läufe haben sehr viel Spaß gemacht. Also das hat mir wieder die Lust am Laufen wiedergebracht. Beim Vulkantrail selbst habe ich auch so ziemlich gleich gehalten. Ich bin dann einfach gelaufen. Einfach ohne jetzt irgendwelche Zeit laufen zu wollen. Ich wollte den Wettkampf einfach genießen. Und ich hatte einfach keinen Bock auf irgendwelche Intervalle oder irgendwelche geregeltes Training, was bei mir mit meinen anderen Verpflichtungen eher sehr schwierig zu kombinieren ist. Bin einfach viel, oft und lange auf Trails gelaufen und es hat ja beim Vulkantrail echt super funktioniert. Ich bin dann irgendwie in 4:30 gelaufen, aber wie gesagt, spielt da keine Rolle. Ich bin ja auch streckenweise hier mit in ein oder anderen Läufer einfach mal gegangen, habe mich unterhalten, habe auch an den Verpflegungsstellen habe ich mich mit den Leuten unterhalten. Sowas habe ich noch nie gemacht in meine in den eigentlich noch nie gemacht, ja, in den vergangenen Jahren. Hat Spaß gemacht. Kann man nicht anders sagen. Die Strecke ist wunderschön. Wie gesagt, die kenne ich von vielen Läufen, wobei ich da auch die eine oder andere Ecke noch nicht kannte. Und werde den Lauf auf jeden Fall nächstes Jahr wieder machen. Also es steht schon fest, dass es weitergeht mit dem Vulkantrail. Das haben die Veranstalter schon angekündigt. Und sobald die Ausschreibung draußen ist, werde ich mich dafür anmelden. Ja, also auf dem Weg dorthin habe ich aber noch einen Wettkampf mitgenommen. Und zwar den Berglauf von Hohe Mark in Oberursel bis zum Feldberg hoch, ein 12 Kilometer lange Berglauf von Rad Race veranstaltet, eigentlich ein Bergzeitfahren für Rennradfahrer. Ich glaube, auch Single-Speed-Fahrer sind da auch hoch. Und unter anderem auch, ich glaube, insgesamt 14 oder 15 Läufer, also auf jeden Fall ganz wenige Läufer. Was ist Single Speed? Single Speed ist ein Fahrrad ohne Gänger. Also wie früher. Ja, Und den Gang da hoch, kann man, auch cool. ja, kann man so sagen. Ich meine, die waren auch da. Ja, also der von Hohe Mark bis zum Feldberg hoch, ich glaube, das sind, lass mich nicht lügen, also ich glaube, 500, 600 Höhenmeter sind da auf diesen 12 Kilometer zu überwinden. Und also mir hat Spaß gemacht. Ich glaube, dir weniger. Du warst ja auch mit dabei, zwar jetzt nur als meine Begleitung, aber du hast da jetzt irgendwie ganz andere Erfahrungen gemacht, jetzt irgendwie mit dem Wettkampf als ich. Soll ich dazu was sagen? Kannst ja gerne machen, klar. Ich kann mal meinen Senf dazugeben. Dieses Rennen war gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt einfach mal. Es war eher für Radfahrer ausgelegt. Und selbst das fand ich schon sehr schwierig, weil die Strecke gar nicht abgesperrt war. Sie ging an der Hauptstraße lang. Die Radfahrer sind da hoch. Auch die Single Speed, die sind da auch hoch. Und die Läufer sind so quasi auch am Straßenrand die ganze Zeit gelaufen. Ich bin auch hochgelaufen, aber außer Konkurrenz sozusagen. Also ich habe mich mit dem Adi eingelaufen und der ist dann runter. Und ich habe gesagt, was soll's, ich laufe dann einfach mal schon mal los. Ich wusste ja ungefähr, wann der hier startet, bin dann einfach mal losgelaufen. Ja, irgendwann hat mich dann auch der Erste dann überholt. Und ich habe gesagt, guck nicht auf mich, ich laufe hier außer Konkurrenz. Und dann kam der Zweite auch irgendwann und, der dachte, hä, habe ich den Ersten eingeholt? Ich habe gesagt, nee, ich bin hier außer Konkurrenz. Ich dachte schon, der ist nämlich am Anfang ganz schön weggelaufen. Ja, und dann oben irgendwann habe ich dann auch aufgehört und habe auf dich gewartet und ja, und Ja, so. also ja, wie du schon richtig sagst, also es ist in erster Linie auch für Rennradfahrer gedacht. Aber also ich sag mal, als Teilnehmer habe da wirklich Spaß gehabt. Also der Verkehr hält sich da in Grenzen. Also es kommen ja laufend an die Radfahrer vorbei, weil die werden ja in Gruppen, in kleinen Grüppchen starten die. Aber das fand ich jetzt auch nicht als weiter störend. Ich muss sagen, ich habe den Wettkampf sehr optimistisch angegangen und bin da, glaube ich, so die ersten 3, 4 Kilometer, ich glaube auf Platz 3 oder 4, ich habe sie nicht mehr so richtig im Kopf, war ich, bis mich irgendwie beim Kilometer 7 oder 8 wirklich mal die Kräfte verlassen haben, weil da habe ich einfach zu viel gepowert. Ich wusste zwar, was auf mich zukommt, weil ich Feldberg schon relativ gut kenne. Aber irgendwie wollte ich es an dem Tag wissen und musste auch zum Schluss so ein bisschen dafür zahlen, dass ich jetzt halt anfangs ein bisschen die Kräfte verpulvert habe. Aber nichtsdestotrotz, so wie der Wettkampf gelaufen ist, war es cool. Also ich meine, ich war, glaube ich, am Ende war ich, glaube ich, Siebter von den 14 oder 15 Läufern. Spielt ja jetzt für mich auch irgendwie keine Rolle. Ich wollte dann einfach mal laufen, ich wollte einfach gucken, was ja, wie halt so meine Form ist. Alles andere spielt halt für mich keine Rolle. Ja, wir sind ja im Anschluss, sind wir auch noch mal quasi die ganze Strecke runtergelaufen, aber dann halt nicht an der Straße entlang, sondern schön durch die Trails, die es da am Feldberg zu Genüge gibt. Alles in allem hat mir, glaube ich, annähernd 30 Kilometer an dem Tag gemacht, also auch ein schöner Trainingstag. Wie gesagt, der Vulkantrail fand, glaube ich, 2 oder 3 Wochen später statt und auch da hatte ich sehr viel Spaß und darum ging es mir eigentlich in der zweiten Hälfte, weil die erste Hälfte war ja irgendwann einfach nur noch stressig und hat das Ganze hat da irgendwie keinen Spaß gemacht. Danach habe ich aber doch noch ziemlich den Gürtel nochmal enger geschnallt und habe nochmal jede Woche regelmäßig Intervalle gemacht, denn es stand wieder beim Frankfurt-Marathon die Staffel an. Die machen wir ja, ist schon fast eine Tradition bei uns an der Arbeit, regelmäßig jedes Jahr. Und wie gesagt, ich die letzten 4 Jahre war da jetzt auch dabei und bin wieder die erste Strecke gelaufen, die jetzt rund 13 Kilometer hat, 12, noch was. Und wollte einfach mal etwas schneller laufen wie letztes Jahr, was mir eigentlich ganz gut gelungen ist. Die genaue Zeit Weiß ich jetzt nicht. Es war auf jeden Fall deutlich unter eine Stunde. Ich hatte irgendwie so, ich glaube, eine 4,17er Schnitt am Ende. Aber jetzt, ja, die Zeit weiß ich jetzt nicht, Ich müsste man das meine, ausrechnen. es waren 56 Minuten. Ja, irgend sowas um den Dreh waren es. Ja, aber ich war halt sehr zufrieden. Also die vielen, vielen Kilometer auf den Trails haben sich ausbezahlt. Ja, dass das, der Wechsel vom eher langen und langsamen Laufen zum etwas kürzeren und schnellen Intervallen und Tempodauerläufen, das lief ganz gut. Ich war mit dem Wettkampf zufrieden. Auch die Performance der anderen Kollegen im Team war ganz cool. Ja, war soweit ganz okay. Damit war auch mein Jahr auch schon wieder zu Ende. Insgesamt ein sehr lauflastiges Jahr, das war auch so gewollt. Ich suche mir jedes Jahr irgendeinen Wettkampf und jedes Jahr ist es irgendwie was anderes. Dieses Jahr waren es halt viele Läufe. Es lief nicht anfangs nicht so wie gedacht, obwohl das Training gut lief, der Wettkampf dann halt schlecht, aber auch die Erfahrung muss man machen. Danach hatte ich umso mehr Spaß, also manchmal muss man einfach die Uhr irgendwie zu Hause lassen oder ja, oder einfach nicht drauf gucken. Also ich habe dann eher so auf die Höhenmeter geguckt als auf die Zeit, die ich gelaufen bin und hatte einfach Spaß an den Trails. Und das hat riesen Spaß gemacht. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es war quasi wieder nach 2 Jahren Wettkampfabstinenz, war das wieder so ein kleiner Wiedereinstieg mit Höhen und Tiefen. Kann nächstes Jahr eigentlich nur noch aufwärts gehen. Ein kleiner Highlight kann ich schon mal vorwegnehmen, ist auch schon geplant, beziehungsweise der erste Wettkampf, Na, den ich dazu komme ich fest. später. Ja, ich würde sagen, ich sag's jetzt einfach mal. Okay. Ja, also ich meine, ich will jetzt da kein großes Geheimnis daraus machen. Und zwar ist das Challenge Heilbronn. Dafür habe ich mich angemeldet, habe wieder Lust, wieder einen etwas längeren Triathlon zu machen. Das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Ja, danach vielleicht noch Vulkan Trail, aber wie gesagt, das ist ja Zukunftsmusik, das ist ja schon fast noch ein Jahr hin bis dahin. Von daher erstmal Challenge, darauf wird jetzt so ein bisschen trainiert. Ja, das zu meiner jetzt gerade vergangenen Saison. Okay, dann hake ich da nochmal ein. Ich müsste nochmal ganz kurz auf den Spaten zurückkommen. Und zwar, du hast mich ja gefragt, wie viele hatten denn gefinisht beim Trifecta? Es gab ja am Ende, muss ich dazu sagen, gibt es immer eine Medaille und ein Stück von einer Medaille. Also es gibt drei Stücke und wenn man die zusammen hat, hat man einen Spartaner-Helm zusammen. Und von den 320 Teilnehmern oder etwas mehr als 300 Teilnehmern haben 140 haben gefinisht. Also es mussten sehr viele aufgeben oder ja, ich sag mal gezwungenermaßen aufgeben, gehe ich mal davon aus, weil ich hatte mit einem gesprochen beim Super, hatte ich da getroffen bei einer Wand, da hat er mir geholfen, wir sind zusammen weiter und dann hat er mir erzählt, ja, er konnte nur um 1 Uhr starten und er war dann irgendwann, nee, er musste um 12 starten und er war dann um 4 war er da und dann war auch schon die letzte Gruppe weg und er durfte nicht mehr starten. Dementsprechend hat er keine Trifecta-Medaille bekommen. Die hat man am Ende, kriegt man halt extra nochmal eine Medaille zu den drei Medaillen und diesen Stücken. Und er musste halt irgendwo nochmal auf jeden Fall einen Sprint machen. Sollte jetzt nicht das Problem sein, aber es kostet auch Geld. Ich muss sagen, ich habe 300 € bezahlt für das Ding und da hätten die mich jetzt nicht mehr starten lassen. Ich glaube, da wäre ich auf die Barrikaden gegangen, nur weil die das nicht richtig kommunizieren können. Weißt du, ob das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob du dich da jetzt nochmal erkundigt hast, aber weißt du, ob das jetzt irgendwie demnächst irgendwie anders geplant wird? Hast du da irgendwie auf der Veranstalterseite geguckt, ob da jetzt irgendwie sich was ändert oder bleibt alles so, wie es ist, oder? Also ich hatte damals eine E-Mail an die geschrieben, dass das so und so war und ich von anderen das und das gehört habe halt, dass sie halt auch den Sprint nicht mehr machen durften und so und dass sie das vielleicht ein bisschen anders machen sollten. Aber ehrlich gesagt, ich habe auch nie was von denen bekommen. Und ich muss zugeben, ich habe auch jetzt auch nicht mehr nochmal geguckt, ob da jetzt irgendwas passiert ist oder so, ob das jetzt anders kommuniziert wird. Es stand ja mal im Raum, ob wir nächstes Jahr zusammen starten, weil als ich dir davon erzählt habe mit den Höhenmetern beim Beast und so, warst du ja sehr interessiert, aber es klappt ja leider nicht wegen der Ferienzeit. Ja, das ist natürlich immer schwierig, aber man soll niemals nie sagen. Natürlich muss man sich da jetzt relativ früh immer anmelden, weil das Ding schon, glaube ich, recht früh ausgebucht ist. Gell? Also ich meine jetzt letztens was gehört zu haben, dass da schon annähernd 2000 Leute gemeldet sind. Ja Habe gut, ich aber das irgendwann ist ja was nichts. gelesen? Also ist ja Ja, klar, aber das findet wann? Jetzt, glaube ich, September statt. Anfang September, das war Ja, letztes Jahr und so. wir haben jetzt gerade mal Ende Dezember und naja gut, also das Ding ist schon gefragt, kann man nicht anders sagen. Ja, man muss dazu sagen, also Spartan ist jetzt nicht so bekannt in Deutschland, also anderswo jetzt in Amerika natürlich riesengroß, da kommt es auch her und in anderen Ländern, Es wird aber Frankreich. immer bekannter, Ja, also klar, in das muss man schon Frankreich sagen. und in Tschechien gibt es ja auch. Und ja, es gibt einige und gerade das in Oberndorf, der Robert Killian, den habe ich später, habe ich ein Interview mit dem gehört, also bei der Siegerehrung, und der hat gesagt, das war das härteste Rennen, was er beim Spartan Race je gemacht hat, das Beast-Rennen hier, gerade mit dem Berg und so. Also man sieht, das hat man wohl auch nicht überall, und ich denke mal, das wird in Das lockt Zukunft, viele an, ja, ja, das wird natürlich. in Zukunft gerade solche Leute, die vielleicht auch mal ein bisschen was Außergewöhnliches machen wollen, mit einer großen Herausforderung, mit so einem Berg, ist das schon sehr attraktiv. Ja, Also ich meine, die Spartan-Community in Deutschland, die vergrößert sich, glaube ich, auch vom Jahr zu Jahr. Also wenn man das so ein bisschen verfolgt, dann sieht man das schon. Man merkt das auch daran, dass München gibt es schon immer. relativ lange. Also. Dann gab es, glaube ich, eine Zeit lang Köln. Jetzt ist es Duisburg. Ich weiß gar nicht, ob Duisburg nächstes Jahr wieder mit von der Partie ist. Also in NRW ist auf jeden Fall auch einer. Ich bin mir nicht sicher, ob Ja, es Duisburg ist. also dieses Jahr war es Duisburg, weil Köln da jetzt irgendwie Genau. außen vor ist. Und dann kommt jetzt Berlin dazu. Genau. Also es tut sich was. Wie gesagt, die Community wächst und ja, auch irgendwie zu Recht. Also das ist schon sehr, ja, das ist schon eine neue, coole Sportart. Macht viel Spaß. Ich muss persönlich sagen, also der Strongman an sich reizt mich jetzt nicht so, bis gar nicht. Aber ja, die Spartan Races, die sind schon gerade halt so Herausforderung wie der Kitzbühner Horn. Also das hat schon was. Ja, das zieht auch klar, das zieht auch die Leute an und ja. Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich mich nur anschließen. Das macht echt Laune. Also wenn ihr irgendwo mal in der Nähe oder wenn ihr mal vielleicht auch Urlaub da gerade macht und es ist was, macht das. Also es ist auch eine witzige Angelegenheit. Man kann das auch gerne mit mehreren machen. Und du sagtest ja auch gerade Strongman. Ich will denen jetzt auch nichts Böses und so, aber beim Spartan ist es einfach besser gelöst mit den Blöcken. Ja, da zieht sich das Ich glaube, das ist alles. nur, nicht nur das mit den Blöcken. Also der Strongman an sich Er ist halt auch steif. Also er ist halt nur auf dem es ist es Nürburgring. ist keine es ist ich meine ja ich weiß nicht ist das ich weiß nicht ob das jetzt eine Riesenherausforderung ist, sage ich jetzt mal so. Ich meine klar, auch wenn du gehst, musst du raus ja gar nicht laufen. Also wenn man jetzt irgendwie den Anspruch hat, da jetzt irgendwie mal einen guten Platz hinzulegen, dann okay, dann mag das ja sein, aber ich glaube, das Parten an sich, den überhaupt zu schaffen, ist, glaube ich, eine viel höhere Herausforderung als jetzt ein Strongman Run. Also, Aber lassen wir das, lassen wir das. nee, ich will noch mal ganz kurz darauf Ge eingehen, wenn du mich jetzt fragst, ich habe ja beide gemacht und ich muss sagen, ja, du hast schon recht. Also der Strongman ist halt daher auch keine Herausforderung, weil du kannst da keine guten Zeiten laufen, auch wenn du willst, weil du irgendwann immer auf andere aufläufst. Weil du läufst zwei Runden. Das ist halt eine starre Strecke auf dem Nürburgring. Und die vergrößern das ja nicht. Und beim Ja, aber Spartan hast du halt deine 5 plus und so, und das ist ja ich meinte keine. jetzt aber auch jetzt alleine von den Hindernissen her. Also die finde ich einfach nicht so anspruchsvoll wie jetzt beim Spartan Race. Mal jetzt im Kitzbühel Horn mal außen vor, aber auch jetzt sonst die anderen Hindernisse finde ich jetzt einfach nicht so anspruchsvoll. Ich glaube, das ist eher so für die Masse gedacht, der Strongman. Ja, das Spartan, klar, da kann und macht auch jeder Mann, natürlich. Aber das Ding ist schon, von vornherein ist es schon etwas anspruchsvoller, finde ich. Ja, gerade wenn man Biest macht. Aber egal, so viel lassen wir mal das. Ich wollte noch mal eine Zeit nennen, und zwar der Robert Killian. Der hat 5 Stunden 27, 35 Minuten für den kompletten Trifecta gebraucht. Ich bin 80. von 140 geworden, mit 10 Stunden 42, 56, also 10 Stunden 52 Minuten, 56 Sekunden. Ich muss dazu sagen, natürlich den Fünfer habe ich dann gar nicht mehr ernst genommen, weil ja, ich war jetzt auch nicht mehr so drauf. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass es so eine allgemeine Liste gibt. Und ich war es mir auch ehrlich gesagt egal, auch wenn ich jetzt weiß. Ich hätte es vielleicht, wenn ich es ernster genommen hätte, wäre ich vielleicht weiter vorne. Aber davon kann man nicht auch nichts kaufen. Die Medaille habe ich so oder so bekommen. Alles gut. Ja gut, ich war ja dann halt so im Fluss, sag ich mal, vom Training her und so. Und irgendwann kurz bevor, oder ja, so Anfang August, glaube ich, war es, habe ich mich dann zu entschlossen, ach, weißt du, mein Ziel ist ja irgendwann mal alle Himmelsrichtungen in Deutschland in Marathon gelaufen haben. Also in Frankfurt habe ich schon, dann war noch Köln, dann München und Hamburg und Berlin natürlich. Und da dachte ich, na gut, eigentlich kannst du jetzt mal weiter mit meinem Vorhaben machen, weitermachen. Und da habe ich mich für den Köln-Marathon angemeldet. Und ja, ich war halt so im Spartentraining, im Training, das war mir ja deutlich wichtiger als jetzt Marathon. Und das einzige Ziel, womit ich da reingegangen bin, ich wollte meine Zeit von Frankfurt verbessern. Und ja, ich muss sagen, es lief gut. Das würde ich auch sagen, ja. Der Adi hat mich verfolgt. Der Adi konnte leider nicht mit, aber er hat mich dann verfolgt auf dem Live-Tracker und ich glaube, der war selber überrascht, so wie ich. Dass es so gut lief. Ich hatte fast durchgehend einen 4,50er Schnitt, also deutlich unter einem 5er Schnitt. Und ja, bis auf die letzten Meter, wo ich so ein bisschen auch muskuläre Probleme bekommen hatte, war das ein super Rennen. Und Köln ist halt, sag ich auch mal, vom Fasching her und vom Karneval her, kennt man das ja, denke ich, da ist immer Stimmung und was da los war, das habe ich in Frankfurt leider so nicht erlebt, aber das hat mir richtig auch Spaß gemacht, das hat auch einen motiviert, weil das fast durchgehend war, egal wo man war, da waren Leute, die haben Boxen rausgestellt und lief Musik und ja, man ist dann deutlich motivierter, wenn dann ständig eigentlich überall Leute stehen und dich anfeuern und klatschen und ja, das hat mir sehr, sehr imponiert. Da. Also man kennt das von Köln. Also du bist ja da auch gelaufen. Dann ist schon zweimal meinen allerersten Marathon, wie ich jetzt in der letzten Folge angemerkt habe, bin ich dort gelaufen und das war 99, ja, bin ich den ersten dort gelaufen und das war schon damals so. Also die Stimmung in Köln ist immer grandios, dass wie gesagt, das weiß die Läuferszene. Köln gehört ja eigentlich zu den Top 5 in Deutschland. Also auf jeden Fall für einen Marathoni irgendwann auf jeden Fall auch Pflicht. Ja, kann man schon fast sagen. Sollte man mitgenommen haben, auf jeden Fall. Also aber auch, schon ganz gut. Auch wenn man mal, ich finde auch wenn man einfach mal einen Marathon laufen möchte. Ist eine gute Strecke. Ja. Wenn ihr euch, es war auch nicht wirklich jetzt schwer und so, es ist sehr, sehr flach und also, wenn ihr Bock habt, macht da auf jeden Fall mit. Es ist auch nicht so verwinkelt wie in Frankfurt. Ja, also der erste Drittel in Frankfurt, man läuft schon sehr viel, ne, links, rechts, rechts, links und ja. um die engen Gassen. Und das ist in Köln jetzt nicht so. Ich meine, die Strecke ist jetzt anders, wie als ich sie damals gelaufen bin, aber im Großen und Ganzen dann doch viele, viele Abschnitte gleich. Ja, einfach sehr empfehlenswert. Ja, habe ich eigentlich einfach nur gute Erinnerungen. Okay, zu deinem Wettkampf. Also Durchschnitt, also komplett unter 5er Schnitt. Ich war sehr überrascht, weil wir hatten da kurz vorher gesprochen. Also der Plan war etwas anders. Ja, dazu muss man sagen, der Adi ist so ein bisschen mein Coach. Also wir, gerade so, wenn es zu Wettkämpfen geht, da frage ich ihn mal, ja, jetzt so nur 3 Wochen, wie soll ich denn weiter trainieren und so. Der gibt mir da immer gute Tipps und so. Deswegen ist er da auch sehr interessiert, wie es da bei mir läuft. Genau. Also, wenn ich mich recht entsinne, war damals der Plan, dass du recht konservativ angehst. Also, du wolltest einfach deine Frankfurter Zeit vom Vorjahr, die 3 Stunden, 54 Minuten. Genau. Das war damals dein erster Marathon in Frankfurt. Jetzt der zweite in Köln. Genau. Genau. Und eigentlich wolltest du nur die Zeit verbessern. Wir haben aber auch schnell gesehen im Training, dass es sehr gut läuft, dass du wirklich eine gute Zeit laufen kannst, also eine 3,40er oder sogar eine Zeit von unter 3,40 habe ich dir allemal zugetraut. Ich mir nicht übrigens, ich wollte 3 Stunden 45, das wäre super, habe ich noch gesagt. Ja, auf jeden Fall meine ich mich zu erinnern, dir gesagt zu haben, fang recht konservativ an mit, glaube ich, 5er Schnitt, irgendwas über den 5 bis 15 oder 15 so. 15 war es, ja. 15, gell. Auf dem Live-Tracker hast du, ich sag mal, für deine Verhältnisse direkt von vornherein geballert. Also ich glaube, du warst von vorne bis hinten bist du komplett unter dem Fünfer-Schnitt geblieben. Irgendwann, du warst ja teilweise richtig deutlich unter dem Fünfer-Schnitt. Ich glaube, 4,45, 4,50er-Schnitt hattest du lange Strecken. Ja, am Ende, ne, 3,30. 3,30, 33. 3,30, 33. Ja, also nicht schlecht, also richtig reingehauen, also neue Bestzeit, richtig einen Stempel aufgedrückt, also Hut ab. Das war schon ein guter Wettkampf. Ja, ich habe ja selber den Plan, also stand ja quasi, aber es lief von vornherein gut, muss ich dazu sagen. Ich habe mich gibt ja diese Ballontypen. Die haben halt einen Ballon und da stehen ja Zeiten drauf, also 3,30 und 3,45. Dazwischen habe ich mich so eingereiht beim Start und dann ging es los. Und ich bin ganz schnell auf den Typen mit 3,30 aufgelaufen. Und liefen da zwei Typen rum. Einen kanntest du? Genau, einer ist ein ehemaliger Laufkollege von mir zu den Zeiten, als ich in Wuppertal bzw. Remscheid gewohnt habe. Das war der David, der hat da Pacemaker gemacht für 3,30, genau. Ja, diese Ballontypen habe ich dann halt, die Pacemaker, die habe ich dann halt irgendwann überholt. Kurz darauf musste ich leider aufs Klo, also haben die mich wieder überholt und ich habe so gedacht, ah nee, jetzt komm, läufst du wieder da drauf zu und bleibst du halt bei denen. Mal schauen, wie lange das geht. Das war so ein bisschen mein Plan, weil ich laufe mal gerne vor meiner Zeit, damit die mich später quasi wieder einholt, wenn es hinten raus ein bisschen schwieriger wird. Und das Problem ist, bei den Pacemakern stehen Haufen Leute immer. Also es waren richtig viele Leute um die rum und ich habe mir gedacht, nee, das ist mir auch ein bisschen zu langsam hier, was die laufen. Und dann bin ich halt an denen vorbei und weiter durch. Und, ja gut, es läuft. Und dann war ich irgendwann beim Halbmarathon und da habe ich meine Zeit vom Frankfurt gerade mal unterboten. Da dachte ich, na gut, wenn es so gut läuft, dann mal schauen, wie lange es so durchhält. Ja, irgendwann, ich glaube bei Kilometer 38 hatte ich dann so ein bisschen muskuläre Probleme bekommen im Oberschenkel und da hatte ich dann... Was jetzt aber völlig normal ist, also was heißt normal, also es wäre schon irgendwie sehr überraschend, wenn du jetzt irgendwie keine muskulären Probleme hättest. Ja, also, es hat mich jetzt nicht wirklich gestört, aber ich wollte es auch nicht riskieren, jetzt noch schneller oder das Tempo zu halten, deswegen habe ich dann mal auf den 5er Schnitt runtergedrosselt, beziehungsweise 4,55. Ja, und so habe ich mich dann quasi so ein bisschen ins Ziel geschleppt. Wenn ich jetzt Marathon laufe oder allgemein längere Strecken, dann rechne ich mir das quasi immer selber aus. Ja, das ist so ein bisschen mein Zeitvertreib. Und ich war stellenweise auf dem Zielzeit von 3,22. Und ich dachte, okay, das wäre ja super. Wenn ich dann vielleicht sogar, irgendwann habe ich ja gedacht, okay, 3,30 ist auf jeden Fall drin. Und ich habe gedacht, wenn ich drunter komme, wäre ja auch super. Aber ich muss leider sagen, so beim Dom dann da hinten, da läuft man ja quasi ein. Da ist ja das Ziel. Ja, auch sehr schön dort. Da ging aber leider auch gar nicht mehr viel. Ich glaube, wenn ich noch einmal ein bisschen angezogen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich einen Krampf bekommen oder sonst was. Deswegen dachte ich, komm, das 3,30, super, deutlich besser. Ja, und ja, das war meine Saison auf jeden Fall, hat gepasst. Ich muss sagen. Fazit? Ich muss sagen, ich fand die Saison sehr gut, bis überragend eigentlich, wenn ich mal so sehe. Mit dem Spaten hing ich die ja schon sehr, sehr lange in den Ohren, dass ich den unbedingt machen will. Und den Halbmarathon habe ich ja dann auch endlich geschafft in Frankfurt. Und ja, dann, sag ich mal, der überraschende Erfolg beim Kölner Marathon passt super alles. Und die Saison werde ich auf jeden Fall gut in Erinnerung behalten, muss ich dazu sagen. Ja, so viel zu meinen. Was liegt was an für nächstes Jahr? Also ich hab so ein bisschen schon preisgegeben, also Challenge Heilbronn im Juni nächsten Jahres, so als Frühjahrs Highlight bei dir. Ja, bei mir ist das, wie ich vielleicht schon ein bisschen, wie der eine oder andere schon mal ein bisschen rausgehört hat, will ich auf jeden Fall nochmal einen Spaten machen. Sehr gerne den in Berlin, weil es gibt nächstes Jahr neue Medaillen. Die sehen so ein bisschen aus wie so eine alte Münze und ich fand die richtig cool und ich denke, ja, ganz cool, vielleicht kann ich meine Freundin darüber reden, dass sie nochmal Bock hat, einen zu machen und Berlin ist ja auch eine schöne Stadt. Von daher wäre das vielleicht eins, aber da muss ich noch, das muss ich nochmal klären. Berlin ist wann? Ehrlich gesagt, Ich weiß es jetzt auch nicht. Ich habe da mal eine Mail gekriegt, aber ich kann mich jetzt auch an das Datum nicht erinnern. Wobei ich glaube nicht, dass es in der ersten Jahreshälfte ist, weil da ist, glaube ich, schon Duisburg. Da weiß ich auf jeden Fall, dass der im Mai stattfindet. also ich glaube, im März ist, glaube ich, der in München. Und dann kommt noch einer in der Mitte. Und ich meine, Genau, das glaube ich, Berlin ist irgendwann entweder Sommer oder wieder dann halt zweite Jahreshälfte. also ich. Gut, ist ja noch Zeit bis dahin, kann man Das werden wir noch irgendwann ja. herausfinden. Ja, das ist sowas, was ich auf meiner Liste für 2017 habe und was ich auf jeden Fall machen werde nächstes Jahr, ist der Florenz-Marathon. Okay, das steht schon fest, ja? Ja, das steht schon fest. Der Okay, jetzt ist bin ich überrascht. am 27.11. Ja, ich wollte es nicht preisgeben, ich wollte es hier preisgeben vorher. Jetzt habt das alle gehört. Okay. Das mache ich auf jeden Fall nächstes Jahr, den Florenz-Marathon. Wir waren mit meiner Freundin im Urlaub, Toskana bereist und Florenz war so eine schöne Stadt. Also das ist so toll da. Und wir waren dann an dem Frankfurter Marathon, bin ich ja quasi immer mit, wenn der Adi da startet. Ich glaube, 2015 war das. Und da läufst du auf der Messe, also sind wir auf der Messe rumgelaufen und da habe ich das gesehen, dass da Marathon, haben die da so Flyer ausgeben und so. Und ich habe mir das angeguckt und da die laufen quasi echt alle schönen Orte an und ich dachte, ich muss das machen. Ja, und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, das nächstes Jahr zu Okay, machen. ja, cool. Naja, dann musst du jetzt nur noch abchecken, wann das jetzt in Berlin ist. Nicht, dass das irgendwie miteinander Nee, wieder nee, da, kollidiert. das auf jeden Fall nicht. Ich habe schon. Andererseits hast du ja dieses Jahr gute Erfahrungen damit gemacht, weil Oberndorf und Köln waren ja auch nur, was war da dazwischen? 3 Wochen? 4 Wochen? Also mehr war es ja nicht, oder? ja, 3 Wochen. Also es war am 8. beziehungsweise also 8. bis 10. September war das so. Oder 9. und 10. quasi war es ja dann, 2 Tage. Und der Kölner Marathon war am 1. Oktober, also am 3. Dritten oder zweiten? Ja, sowas. Also Zweiten oder 8. dritten Oktober, Oktober, ja. also ne, am 2. war er auf jeden Fall, weil ich weiß noch, da habe ich noch gedacht, super, da habe ich danach einen Tag frei noch, weil Tag Deutscher Einheit war. Ja, das so zu meinen Zielen bis jetzt. Bestimmt kommt noch das eine oder andere, aber da habe ich jetzt noch nichts im Auge, was ich nochmal machen möchte. Okay, irgendwelche Winterlaufserien oder ähnliches geplant für den Frühjahr, weißt du? Nee, also na, eher nicht. Eher nicht. Nee, Also. ich habe jetzt auch eigentlich jetzt nichts geplant. Ich würde gerne mal, aber das entscheide ich sehr spontan und eher so aus dem Training heraus, würde ich gerne mal nächstes Jahr früher vielleicht noch einen Zehner irgendwo mitnehmen. Am liebsten hier in Gießen, wobei es auch in Marburg ein Zehner gibt, glaube ich, Anfang April. Ja, und ansonsten der Wintersteinlauf, den nehme ich auf jeden Fall mit, dort zu starten. Ja, gehört schon bei mir auch schon fast zur Tradition. Einer meiner Lieblingsläufer. Ja, bis dahin trainieren wir erstmal fleißig weiter. Genießen aber erstmal die Weihnachtstage. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal Weihnachtszeit genießen und vielleicht jetzt nochmal ein bisschen die Beine ein bisschen baumeln lassen zwischen den Jahren. Ja, ich hätte noch was in eigener Sache. Und zwar, wir haben jetzt bei dem Podcast gemerkt, wo wir den hochgeladen haben, Entschuldigung, wo wir den hochgeladen haben, dass wir sehr blutige Anfänger sind da drin. Wir haben da nicht so viel Erfahrung, gerade in Computersachen. Und es gab da ein paar Probleme und wir sind da dran, das zu beheben. Wie genau das vonstatten geht, sind wir noch nicht sicher, aber wir werden euch auf jeden Fall am Laufenden Gut, halten. man muss ja auch sagen, also der Download funktioniert, beziehungsweise man kann sich den Podcast anhören. Die erste Episode ist ja online. Sind halt nur so ein paar Kleinigkeiten, die man vielleicht noch mal online, die man noch mal ändern muss. Aber im Großen und Ganzen funktioniert's. Da sind, wie gesagt, so paar Schönheitsfehler, die wir noch irgendwie beheben müssen. Ja, Kinderkrankheiten halt. Genau. Ja, also und ich muss mir leider das an mein Revers stecken, das Problem. Und zwar, wir haben letztes Mal gesagt, ihr könnt uns natürlich auch gerne kontaktieren, könnt ihr jetzt natürlich auch E-Mail schreiben und wir haben auch eine Seite, da könnt ihr überall euch austoben und uns Fragen, Anregungen. Auch Feedback, sehr wichtig für uns, Auf Feedback. jeden Fall Feedback. Schickt uns das bitte, damit ihr sehen, was ihr vielleicht auch so hören wollt und so von uns, was wir vielleicht noch gerne machen sollen. Das und ich habe leider letztes Mal die E-Mails vergessen, in die Beschreibung zu schicken. Deswegen, es hat sich auch ein bisschen was geändert an der E-Mail-Adresse, weil beziehungsweise an der Webseite, Entschuldigung, bei der Webseite, weil wir hatten erstmal eine andere gesagt, aber das hat sich jetzt geändert. Und zwar ist die Webseite jetzt wechselzonepodcast.wordpress.com. Und wir haben jetzt auch eine E-Mail-Adresse, falls ihr uns das so direkt schicken wollt, und zwar wechselzonenpodcast@gmail.com. Ja, und ich werde das natürlich auch in die Beschreibung diesmal wirklich schreiben. Ich werde es nicht vergessen. Ja, also wie gesagt, ein paar kleine Schönheitsfehler. Uns war es erstmal wichtig, meine Podcast-Folge online zu stellen, wie wir jetzt schon beim letzten Mal gesagt haben. Das Projekt hat mir schon irgendwie länger im Sinn. Jetzt ja, haben wir auch schon mittlerweile jetzt die zweite Folge. Alles andere wird dann nach und nach korrigiert. Ja, wir haben das, sag ich mal, natürlich auch Freunden, Familie und Freunden ein bisschen so gezeigt und gesagt, ja, gebt uns mal ein Feedback und so. Also von daher, ich habe eine kleine Überraschung für dich, und zwar, wir haben eine E-Mail bekommen. Okay. Und die meisten, es gibt auch ein paar Fragen, und die meisten gehen eigentlich an dich, eigentlich alle. Okay. Jetzt müssen Gut, also die erste Frage an dich, oder nee, die erste Frage sogar an uns. Was ist für euch zwei an dem Boston Marathon so besonders? Wir hatten ja gesagt, dass wir das gerne machen würden. Tja, was ist am Boston? Also alleine schon mal die Tradition. Also Boston Marathon ist einer der ältesten Stadtmarathons, die es gibt. Da hängt sehr viel Tradition mit dran. Ich habe mich sehr viel ja, damit auseinandergesetzt, viel gelesen und ja, so auf die Schnelle, was ich halt sagen kann, ist ja, auch alleine auch diese Strecke. Ne? Es ist auch Punkt-zu-Punkt-Strecke, es ist kein Rundkurs, es ist keine einfache Strecke. Auch die Stadt an sich, also ich glaube, so da passt so einiges beim Boston, was mich halt so an dem Ding reizt. Ja, das ist das, was ich sagen kann. Na gut, du hast ja eigentlich schon alles gesagt. Also es ist wirklich so Tradition. Es ist wirklich, glaube ich, um 1900 ist das, glaube ich, der erste Rennen dort gewesen. Also schon sehr lang her. Und ja, die Stadt ist ja wunderschön auch. Da will ich unbedingt mal hin. Und klar, also Boston und natürlich in New York, das sind zwei Dinger, das kennt eigentlich fast jeder, der mal Marathon laufen möchte. Also Genau, also ja, wenn man, sag ich mal, wenn man halt ein Läufer ist, klar, mittlerweile, ich sag mal so von der Popularität hier hat vielleicht New York, Boston so ein bisschen so den Rang abgelaufen, sag ich mal so. Aber jetzt, ja, also gerade so dieses Traditionsding, also das reizt mich schon sehr. Demnach, also ich sag mal, was dahinter stehen würde, wäre zum Beispiel der Athen-Marathon. Der würde mich genauso reizen. Ja, also da brauche ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Da kommt eigentlich so der Marathon her. Die Strecke führt ja angeblich zum Teil auf der gleichen Strecke wie damals der. Oh, jetzt ist mir der Name entfallen. Der Überbringer der Nachricht gelaufen. Gut, wie dem auch sei, also der Athen-Marathon ist jetzt kein Thema, aber ja, sowas reizt mich halt an Marathons. Die Stadt an sich, ja, wie gesagt, die Geschichte und so weiter. Und das ist halt sowas, was beim Boston einfach passt. Ja, gut. Die zweite Frage. Wie hast du dich auf dein Ironman Frankfurt vorbereitet? Ich glaube, da haben einige viel Angst, dass sie es nicht schaffen. In Klammern schwimmen. Ja, das Schwimmen ist auf jeden Fall sehr großes Thema. Die meisten Triathleten, die kommen ja entweder vom Radfahren oder Laufen. Ich sag mal, die meisten kommen ja vom Laufen. Viele haben keine irgendwie oder wenig Erfahrung mit Schwimmen. Dann ist es natürlich schwierig. Dafür sollte man sich auf jeden Fall viel Zeit lassen. Am besten noch einen Trainer nehmen, dass man auch so ein bisschen ja, die Technik auch drauf hat. Es macht einfach keinen Spaß, irgendwie 3,8 Kilometer Brust zu schwimmen. Ich glaube, das wäre für mich überhaupt kein Ding. Vorbereitet habe ich mich das war so ziemlich das einzige Mal, dass ich nach Trainingsplänen trainiert habe, und zwar von Olaf Sabacus, ein Profi-Triathlet aus dem Kölner Raum, hat mir die Pläne geschrieben, und ich wollte unbedingt unter 12 Stunden, und das hat super geklappt. Ja, cool. Die letzte Frage auch schon. Nochmal, was ist ein Xterra und warum in Frankreich unbedingt? Ein Xterra ist ein Triathlon Offroad-Rennen. Das heißt, man fährt anstatt mit einem Rennrad mit einem Mountainbike, und man bestreitet alle 3 Disziplinen in der Natur. Also man schwimmt in einen See, anstatt wie so oft bei Stadttriathlons im Schwimmbad. Man fährt wirklich sehr schöne Wald- und Wiesenstrecken, je nachdem, wo das Ganze stattfindet. Und man läuft halt natürlich auch im Wald über sehr schöne Trailstrecken. Warum Frankreich? Die Antwort ist wahrscheinlich die gleiche wie mit Boston, das drumherum passt. Das ist in Frankreich am Gérard Meer, eine richtig wunderschöne Gegend in den Vogesen, sehr hügelige Rad- und Laufstrecke. Ja, da passt einfach sogar das Ganze drumherum. Deshalb. Aber ich meine, es würde mich genauso reizen, irgendwie in Spanien, wo es jetzt neuerdings seit diesem Jahr ein Xterra gibt, oder auch in der Schweiz. Also es gibt sehr viele sehr schöne Xterra-Rennen. Ja. Ja, cool. Hast du eigentlich schon mal eins gemacht? Ich habe eins gemacht in Österreich, in Klagenfurt. Eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Und zwar bin ich da irgendwie aus dem Pedal gerutscht und habe mir meine Wade an einem großen Kettenblatt aufgespießt, und somit war mein Wettkampf nach dem Radfahren zu Ende. Ich konnte einfach nicht mehr Rad fahren, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich bald irgendwie Liter Blut verliere. Also es hat schon sehr, sehr geblutet. Also es war ja zu Ende der Radstrecke, und ich musste da jetzt nicht mehr so viel fahren, aber es hat einfach zu heftig geblutet. Musste dann auch irgendwie mit 1-2 Stichen auch irgendwie geklammert werden. Okay, das war krass, und man merkt, wir haben doch schon einiges erlebt. Ja, ja, klar. Ja, ich hoffe, wir sind ja jetzt schon 1:30. Eine Stunde 40. Ja, also ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt so lang war. Das waren unsere Erfahrungen dieses Jahr. Ja, hoffentlich war es nicht zu monoton. Wie gesagt, war es auch nicht zu langweilig. Ja, schreibt weiterhin Fragen, Feedback. Da sind wir sehr dran interessiert. Wir wollen das Ding auch mal hier auch für euch sehr interessant gestalten. Wir haben uns auch schon was fürs nächste Mal überlegt. Das wird dann irgendwann im Januar nach den Feiertagen rauskommen. Was? Sagen wir es mal nicht. Nee, das kann man jetzt, ist noch nicht spruchreif. Ist noch nicht spruchreif, aber wir machen uns da Gedanken und würden wir uns wirklich freuen, wenn ihr uns weiterhin so viel Feedback gibt. Genau, und dann würde ich einfach nur sagen, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, kommt gut rein, feiert schön und immer schon weiterlaufen. Ja, schöne Feiertage. Macht's gut. Demnächst. Tschüss. Tschüss.